wir sind schon echt professionell. Der Chat funktioniert nicht. Chat funktioniert nicht. Livestream geht. Nein. Tabak. Komm, wir machen jetzt einfach so. Ich begrüße euch zur 20. Sendung des Medienkompetenz. Mach doch weiter. Herzlich willkommen zur 6. Folge der Medienkompetenz. Wie soll ich denn das seriös anmoderieren? Hier im Grunde mit dem leichten Wort mit dem Team von Wildorf und Frank Schrei nach dem Motto: Ja, ich habe Gewalt in mir, aber keine Negative. Und damit Telefon okay, jetzt bei Reaper so eine Tastatur. One year ago, ein Podcast wie eine Ewigkeit. Entschuldigung. Also, ja, ich bin ganz verwirrt. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer. Es ist geschafft. Wir schreiben den 4. März und wir schreiben die 29. Sendung. Und das ist eine Jubiläumssendung heute. Das heißt, seit einem Jahr gibt es den Podcast Medienkompetenzübung. Weswegen es unbedingt notwendig war, dass natürlich auch Herr Fischer wieder mit dabei ist. Hallo, Herr Fischer. Hallo und schönen guten Abend in die Runde und ja, somit auch an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht live, eher wahrscheinlich nicht, denn der Livestream ist leider nicht ganz so geworden, wie wir uns das gedacht haben, sehr spät erst. Aber ich denke, ihr werdet das dann später nachhören. Und ich möchte natürlich nicht vergessen oder nicht versäumen zu sagen, das ist auch der Grund, ihr müsst immer bedenken, der Podcast Medienkompetenzübung ist quasi der Flughafen Berlin-Brandenburg der Podcast-Szene. Deswegen hin und wieder die kleinen technischen Schwierigkeiten. Nun, genug. Es gibt eigentlich Grund zu feiern. Merkst du, Furt, dass ich ernst bin? Ich dachte, du hast schon Sekt getrunken. Naja, noch nicht ganz. Aber es ist eigentlich ist wirklich Grund zu feiern, aber irgendwie ist mir die Laune gerade etwas in die Hose oder wie auch immer gesagt. Denn dieses ganze Technikgedöns war echt anstrengend. Aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht weiter belästigen. Denn wir haben ja nun schon seit vielen, vielen Wochen angekündigt, dass zu der heutigen Jubiläumssendung der Folge 29. am 4. März bekannte Gäste, prominente Gäste, liebe Menschen mit an Bord sein werden. Und damit meinen wir nicht uns selbst, wir sind ja jetzt nicht, also das so selbstreferenziell sind wir nicht, sondern wir haben uns gedacht. Wir sind ja nicht prominent. Eben, wir sind ja nicht prominent. Wir haben uns gedacht, wir holen einfach noch liebe Menschen aus unserer Umgebung ins Boot und da hätten wir nämlich zum Beispiel den sehr verehrten und hochgeschätzten Elias aus Saarbrücken. Hallo, mein lieber Elias. Ja, moin moin. Wahnsinn. Ich dachte schon, prominent, das passt nicht so ganz, aber das andere ist schon in Ordnung. Deswegen bekannt. Du bist bekannt aus, und das ist eigentlich jetzt auch eine Dauerwerbesendung, das möchte ich vorher absagen. Diese gesamte Sendung heute wird dauerhaft irgendwelche Menschen, Themen oder Produkte präsentieren und feilbieten, die ihr natürlich, wenn ihr dann zu Ende gehört habt, diese auch sofort konsumieren müsst. Und das wäre im konkreten Falle, deswegen ist Elias Drogen. Nämlich Drogen, das zum einen, das nämlich sowieso. Die Droge Hallo Elias übrigens. Entschuldigung, ja, Drogen, genau, nämlich die Droge Podcast oder Input oder das Schöne am Podcasting ist ja, wir sitzen ja bei den Menschen mitten im Ohr, das heißt, wir gehen ja richtig ins Hirn rein, im Regelfalle, und deswegen ist Elias natürlich hier ganz hervorragend aufgehoben, denn Elias ist der Begründer des Podcasts Historia Universalis, eines Geschichtspodcasts, an dem ich auch hin und wieder mitwirke. So. Hin und wieder. Der übrigens. Entschuldigung. Sorry, ich wollte nur kurz anmerken, der übrigens sehr schön anfängt von der Antike und dann immer moderner wird. Ja, Das ist Zufall, glaube ich. Das ist purer Zufall. Ja, ja, genau. Also, Dauerwerbesendung. Ich wollte jetzt aber hier nicht, dass Carol seinen Einfluss oder seinen Wert unter den Scheffel stellt, wie das heißt, so schön. Also ich mache ja nur 30% des Podcasts aus, also Carol ist weitere 30%. Stimmt, das ist richtig, denn es gibt natürlich dann noch eine weitere Person, nämlich den hochgeschätzten Oliver, der diesen Podcast mitbetreibt. Den haben wir heute mal außen vor gelassen, weil ich fast vermute, der wird dafür gar keine Zeit haben, weil aus Gründen. So, das möchte ich jetzt nicht weiter erörtern. Ich wollte hauptsächlich deinen, nicht, dass ich hier so meinte, ja, ich bin ja so manchmal dabei, also. Ja, genug des Schulterklopfens. Also, mein lieber Elias, ich freue mich, dass du jetzt mit dabei bist. Das ist wirklich schön. Dich erwartet ein buntes Potpourri, ein Kessel buntes, ein Gulasch, ein, okay, für die Vegetarier oder Veganer von euch, ein Tofu-Gulasch, der euch so viel, ein Tofu-Ratatouille, das euch ganz viel Freude bereiten wird. Denn ich freue mich sehr, dass wir jetzt, also wir haben lange überlegt, ne? Also wir haben bei verschiedenen Prominenten. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, oder wie sagt man so schön? Genau, wir haben bei verschiedensten Prominenten angefragt, ne? Und alle so, ja, wir kommen, alles klar. Markus und so. Lanz hatte auch zugesagt. Hatte zugesagt, wir haben ihn aber dann rausgenommen aus der Liste, weil die Liste immer länger wurde. Kim Kardashian wollte, ihr merkt schon, das ist gerade so ein Generationskonflikt, der hier entsteht. Herr Fischer redet von Markus Lanz und Thomas Gottschalk. Ich versuche halt gerade. So die älteren, gesetzteren Personen mit im Programm haben. Du warst eher so auf sexy und so. Ja, naja, also Kim Kardashian wollte unbedingt, aber wir haben gesagt, nee, das ist einfach zu intelligent, zu intellektuell. Das geht gar nicht. Genau. Und es gab dann auch noch Herbert Grönemeyer, der unbedingt bei dieser Sendung hier mitwirken wollte, aber das war uns dann zu wenig. Und genau aus diesem Grund haben wir dann, also eigentlich fast ein ganzes Jahr lang haben wir darum gebeten. Gebettelt, gefleht, ja, auf den Knien gelegen, das, ja. Euros in Kaffeedosen gesteckt. Genau. Von unserem Drogendealer um die Ecke, dass wir eine Person hier reinbekommen, wie würde ich sie denn, ich versuche sie mal kurz zu umschreiben. Ja, es ist so ein bisschen der Justin Timberlake der Liedermacher-Szene. Und zwar handelt es sich hier um Sebastian Hackel. Hallo, Herr Hackel. Hallo, hier ist Justin Timberlake. Oh, ich habe mich verwählt. Timberlake doch noch bekommen. Ja. Mensch, schön. Jetzt. Ja, besser als Tim Bensko, ne? Unbedingt. Bensko, und der hier, ja. Hier tanzen, lachen, Spaß, Freude. Wie heißt er denn? Ja, Matthias. Reim. Der King of Unboxing. Ja. Genau. Der Grund, warum wir dich hier mit, also dich gebeten haben, dich gebettelt haben, dass du mitmachst, ist der, dass ich deine Musik sehr schätze und sehr gern höre. Und auch Herr Fischer kennt dich sogar. Und vielleicht der eine oder andere kennt dich von ganz anderen Stellen. Was soll denn jetzt heißen, auch Herr Fischer kennt dich sogar? Habe ich eben so einen komischen Musikgeschmack oder was? Ja, hast du. Aber du wusstest ja sofort, was Sache ist, als ich vor einem Jahr kam und sagte, es muss unbedingt Herr Hackel sein. Ja, war mir halt bekannt, ne? Aus Funk und Fernsehen bei Ina. Bäm. Zack. Aber Tim Bensko war auch bei Ina, also. Pff. Ja, das hat nichts zu bedeuten. Also bei Tito auch. Also. Ja. Ja, nee, schön hier, dass ich hier sein darf. Du bist bist mit Elias gemeinsam unser Ehrengast und das wissen wir sehr zu schätzen. Wir danken euch vielmals, dass ihr euch die Zeit nehmt und unser dummes Gelaber anhört. Das ehrt mich, dass ihr dabei auch sein von mir könnt. Ein herzliches Willkommen, Dankeschön. Und ich möchte natürlich nicht versäumen, auch hier ein bisschen Dauerwerbesendung zu machen. Wir haben uns gedacht, lieber Herr Hackel, lieber Sebastian, dass wir vielleicht im Laufe der Sendung das ein oder andere Lied von dir abspielen könnten. Denn du hast vor einigen Tagen ein neues Album veröffentlicht. Genau. Soll ich jetzt echt kommen? Wollen wir jetzt echt Werbung machen hier oder was? Natürlich. Also, ist doch wichtig. Aber du bist auch durchgezogen. Ja, eben. Genau. Das muss konsequenterweise. Ich habe Historia Universalis beworben und jetzt bist du an der Reihe. Okay. Ist dir das unangenehm? Schon. Echt? Aber okay. Na dann, okay, ja. Muss das sein? Mein Gott, muss ja auch nicht, ne? Ja. Kann ich mal fragen, warum jetzt eigentlich, was habe ich verpasst mit dem Bashing hier? Macht man das ja neuerdings? Was denn für ein Bashing? Ja, Tim Bensko, ich meine so, du hast gerade so ein bisschen abfällig über den gesprochen. Na. Ja. Keine Ahnung. Also es hat sich darauf bezogen, dass ich tatsächlich sehr oft höre, dass ich wie so eine Mischung aus Tim Bensko, Clüso und Philipp Heusel klingen würde. Ja, aber ein Liedermacher halt, ne? Eigentlich, aber das sind doch keine Liedermacher. Also, aber so ein deutscher Musiker irgendwie, dann wird man doch automatisch in irgendwie so eine Schublade gesteckt. Ja, genau, aber da, also genau, das ist halt irgendwie. Schlimmer wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, du würdest wie Herbert Grönemeyer klingen. Ja. Da muss man arbeiten dran, ja. Also, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Aber ich wurde auch schon mit Hildegard Knef verglichen, also das geht alles. So, das hat mich aber fast noch mehr geehrt als wow. Diese Tim Bensko-Vergleiche und so. Ja, nee, also nichts Abfälliges, aber taucht halt oft irgendwie auf. Warum auch immer. Ja, und wenn dann. Ja, man wird halt ungern auch verglichen so. Und ich meine, gut, wenn man jetzt so die Knef hat, ehrt einen das vielleicht extrem, weil ist halt auch schon so altbekannt und ein Idol im Grunde. Während jetzt wahrscheinlich andere auch nur einer unter vielen sind. Genau. Also Hildegard Knef ist, glaube ich, noch mit einer der vorletzten ewigen Bekannten. Ich glaube, so vieles, was man heute so hört, das sind die Halbwertszeiten nicht mehr ganz so groß. Genau. Ja. Aber was kann ich denn heute beitragen zu einem unwahrscheinlich wissenschaftlich fundierten, historisch korrekten und profunden Podcast? Ich habe mich historisch korrekt. Weil ich habe keine Ahnung von gar nichts, muss ich gestehen. Also zumindest das ist nicht in dem Maß. Wir auch nicht. Ja. Deshalb mache ich nämlich Musik. Genau. Also ich glaube, der Einzige, der hier von uns Ahnung hat, zumindest in Bezug auf irgendwas Historisches, ist in jedem Falle Elias, also als angehender das halte ich für einen Historiker. Lässt sich nachhören. Naja, Sebastian, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Also schon allein die Tatsache, dass du anwesend bist, führt zu Freudentränen. und natürlich muss ich dazu sagen, also wir haben ja nun wirklich, wir beabsichtigen ja im Laufe der Sendung ein Liedchen von dir noch abzuspielen, von deinem neuen Album, um das mal jetzt zu Ende führen zu können, das da heißt und alle so hysterisch, ne? Ja, genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Unwahrscheinlich schön, dass du das ja, ne? Also voll mit Zartschmelz in der Stimme und so. Genau. Ja. Und der Grund, warum wir das abspielen möchten, das ist der, dass das Lied so wunderbar zu den ganzen Themen passt, die wir hier alle zwei Wochen immer wieder aufgreifen. Die geneigten ZuhörerInnen wissen das, dass ja, das alles irgendwie ganz schön anstrengend ist oder sein kann, wenn man immer so Schlechtes aus der Welt hört. Und da passt ein Lied so wunderbar rein, finde ich. Aber das werdet ihr dann später hören. Ich möchte dem nicht vorgreifen. Und zu guter Letzt habe ich die Absicht, dann alle auch noch mit einem Lied von dir zu verabschieden, dass alle schön einschlafen können. Das war so die Idee. Ja, genau. Ja, schön. So, und ansonsten, hey, wir sind ein Jahr, läuft dieser Podcast schon. Jetzt mal zum Thema jetzt hier, ne? So. Ein Jahr alle zwei Wochen. Insgesamt 28 komplette Folgen mit 64 Stunden Audiomaterial. Richtig, die sich jetzt zuletzt eine Hörerin irgendwie komplett angehört hat, was ich bis heute noch nicht richtig begreife. Die hat wirklich von Folge 1 bis Folge 28 oder 27, also rückwärts. Uns, okay, auch noch rückwärts, also wird ja immer besser, hat sich alle Folgen angehört und hat trotzdem weiterhin mit uns noch kommuniziert, was mich echt überrascht. Und und die Julia hat uns da auch einen Kommentar zu der letzten Sendung hinterlassen. Ich weiß gar nicht, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen formell, denn wir sind ja jetzt hier in der Jubiläumssendung und müssen jetzt nicht unbedingt, so wie wir das sonst handhaben, Thema für Thema abarbeiten. Aber wir haben einen Audiokommentar gekriegt, den ich jetzt mal eben kurz einspiele. Genau. Der dauert etwas länger. Also, ja. Ne? Hi Leute. Also mein Feedback heute bezieht sich auf die letzte Folge und zwar auf Kapitel 8, genau um die Klimapolitik der Bundesregierung. Und dazu möchte ich eine kleine Epistel zum Besten geben. Und zwar arbeite ich seit 7 Jahren im öffentlichen Dienst und es hat mich von Anfang an dort erst gewundert, dann zunehmend genervt und schließlich echt schockiert, dass der öffentliche Dienst, der bekanntlich aus Steuergeldern finanziert wird, nicht per Gesetz dazu verpflichtet ist, möglichst klimaschonend zu agieren. Geschweige denn, dass es da irgendwelche Selbstverpflichtungen gäbe oder ähnliches. Wie auch immer, es hat mich halt genervt und dann sah ich vor 1,5 Jahren meine Chance, denn da wurde bei uns im Intranet ein neues Tool eingerichtet namens Vorstand im Dialog. Der Vorstand hatte darum gebeten, Verbesserungsvorschläge einzureichen, bla bla bla, zu allem Möglichen. Und ich habe dann gedacht, astrein, da gebe ich das doch mal irgendwie als Denksportaufgabe an den Vorstand weiter. Und habe dann natürlich sehr gut strukturiert eine E-Mail verfasst, mit Klimadiagrammen und so weiter versehen, anhand eines anderen Beispieles einer ähnlich gearteten Einrichtung, die sich seit Jahren schon verpflichtet hat und wirklich ganz tolle Erfolge aufweisen kann. Die haben, ich glaube, nach 5 Jahren hatten die bereits die Hälfte CO2 reduziert und so, also wirklich super cool, habe ich alles dem Vorstand dann zugeschickt. Und da ich aber weiß, dass das nicht gerade eine Ansammlung von Ökos ist, habe ich gedacht, man muss das irgendwie anders aufziehen und habe dann gesagt, ihr könnt das ja auch super gut als Public Relation nutzen, ja. Ist einfach auch eine Frage des Images, man kann das super gut vermarkten und so weiter und so fort. Was soll ich sagen? Es passierte rein gar nichts. Ich bekam keine Antwort und so weiter und so fort. Ungefähr ein paar Monate später wurde der Strom neu ausgeschrieben. Im öffentlichen Dienst muss ja immer alles ausgeschrieben werden. Und das in der Regel läuft das so, dass dann der Günstigste den Zuschlag bekommt. Aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit, ist auch egal. Ich will nur sagen, dass der öffentliche Dienst halt null Interesse daran hat. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also weil mich das so sauer gemacht hat, habe ich dann das halbe Internet auf den Kopf gestellt, habe die Grünen angeschrieben und alles Mögliche, unter anderem hier den grünen Abgeordneten aus meiner Stadt, in der ich lebe. Da gibt es einen grünen Abgeordneten, der jetzt im Bundestag sitzt, der aber immer noch sein Büro hier hat. Den habe ich dann angeschrieben, habe gesagt, was ist da los? Warum gibt es da überhaupt keine Vorschriften für den öffentlichen Dienst, Steuergelder und so weiter und so fort? Habe ich auch keine Antwort bekommen und so weiter. Also das war wirklich total crazy, dass keiner geantwortet hat, ja. Und dann habe ich, dann war es so, dass der Thilo Jung, der macht ja Jung und Naiv, der hatte die super tolle Claudia Kempfert zu Gast. Eine Folge, die ich übrigens sowieso mal empfehlen kann an dieser Stelle. Also ich finde, man muss nicht alles sehen von Jung und Naiv, manches ist wirklich nicht sehenswert, aber das ist eine richtig tolle Folge. Und der Thilo hatte vorher um Fragen gebeten und dann hatte ich ihm auch ihm diese Frage zugeschickt und tatsächlich hat er der Claudia Kempfert am Ende seiner, ganz zum Schluss, glaube ich, ist das in der Folge mit der Claudia Kempfert, hat er ihr diese Frage gestellt, warum ist der öffentliche Dienst nicht verpflichtet und so weiter und so fort. Und sie hat dann gesagt, ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage und sie weiß es auch nicht. Ja, es geht ihr auch total auf den Senkel und man kommt da überhaupt nicht voran. Es gibt einfach nichts dazu, ja, also total krass. Und und dann habe ich eben immer wieder, ich kürze das jetzt mal ab, immer wieder hier und da und dort Leute angeschrieben und gefragt und erst vor einem Monat ungefähr habe ich dann nochmal getwittert an die Grünen NRW und die Grünen im Bundestag und habe halt gesagt, dass ich es eben nicht verstehen kann, dass der öffentliche Dienst nicht gezwungen ist, so CO2-neutral wie möglich zu arbeiten und wieso kein Ökostrom verpflichtend ist und ob mir das bitte jetzt endlich mal jemand erklären kann. Und tatsächlich gab es jetzt das allererste Mal eine Antwort und die möchte ich gerne kurz vorlesen. Also die Antwort wurde mir gegeben von Bündnis 90 Die Grünen NRW. Die Antwort lautet: 2013 hat Rot-Grün das Klimaschutzgesetz NRW verabschiedet. Darin steht, das Land setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2030 eine insgesamt klimaneutrale Landesverwaltung zu erreichen. Punkt. Dafür legt die Landesregierung, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, ein verbindliches Konzept als Teil des Klimaschutzplanes vor. Fertig. Das war der Tweet. Und ich so, hä? Wie Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Dann habe ich zurückgetwittert und habe gesagt, wie, wann denn? Also ich arbeite im öffentlichen Dienst, kein Mensch interessiert sich dafür. Man kann sich das jetzt ja auch noch bei mir auf dem Account angucken, diesen Tweet. Und ich habe mich halt fürchterlich aufgeregt. Was heißt denn hier bitte Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Also, dass denen das nicht zu blöde ist, mir überhaupt so einen Tweet zu schicken, wo dann drin steht, dafür legt die Landesregierung Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ein verbindliches Konzept als Teil des Klimaschutzplanes vor. Ja, also ich merke davon nichts und ich arbeite halt im öffentlichen Dienst in einem wirklich großen Konzern des öffentlichen Dienstes und bei uns wird also wirklich mit CO2 geaast. Man kann es nicht anders sagen und ich glaube, das ist eben das, deswegen erzähle ich das, das ist eben auch das, was die Menschen so total irre macht, ja, dass nichts passiert und man kann sich da auf den Kopf stellen, schreiben, machen, twittern, Abgeordnete anschreiben, seinen Arbeitgeber versuchen, in die Pflicht zu nehmen und so weiter, es passiert einfach nichts, ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass ja das politisch aktuell das eins der Top-Themen zumindest ist und gleichzeitig aber überhaupt nichts auf Gesetzesebene verabschiedet wird, dann kriegst du halt als Bürger den Eindruck, okay, die verarschen dich von vorne bis hinten. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Und das führt auch genau zu dieser Politikverdrossenheit und auch zu diesem Gefühl der Ohnmacht. Ja, das wollte ich einfach nur mal kurz erzählen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss. Boah, 7 Minuten. Harter Kampf. Mann. Harter krass. Kampf. Ja. Das war echt ein Engagement. Stimmt, ja, solche Kommentare, solche engagierten ZuhörerInnen wären auch für Historia Universalis wünschenswert. Julia hat tatsächlich einen harten Kampf, den sie da kämpft. Wie ist das denn bei euch? Sebastian, ich würde vermuten, du bist ein Mensch, der sich um diese Klimafragen tatsächlich Gedanken macht, oder? Ja, ich war jetzt vor kurzem tatsächlich bei meinem Bruder zu Gast und die haben zwei Zeitschriften oder Magazine abonniert. Einmal die Ökotest der Stiftung Dingsbums hier und einmal von Greenpeace irgendwie, also dieses Dingens. Das kriegt man doch, Magazin. Wenn man Mitglied ist, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, seine Frau ist da Mitglied und ja, so. Und das war ganz, ganz lustig, weil wir saßen abends noch zusammen und irgendwann habe ich diese Zeitschriften da gesehen und dann sind wir auf so verschiedene Themen gekommen und seine Frau meinte, dass sie das schon gar nicht mehr liest, weil sie einfach, sie erträgt das nicht irgendwie. Und sie kann sich damit einfach nicht mehr auseinandersetzen, so im Detail. Und ich habe mich tatsächlich eine Weile auch sehr, sehr intensiv damit befasst, habe ja auch von dir teilweise viele Linksanregungen bekommen, wo man sich dann noch weiter vertiefen kann und das ist ja extrem vielschichtig und es gibt ja jede Menge Probleme im Kleinsten und auch im Gesamten. Und ich versuche mich einfach nur noch, glaube ich, auf sowas zu konzentrieren wie: Wenn ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, dann hebe ich da halt den Müll auf, der da rumliegt. Gut, das ist aber ein guter Ansatz, finde ich. Reg mich irgendwie auf über Leute, die irgendwie ihren Scheiß überall liegen lassen oder über SUVs, die durch die Stadt fahren, 5 Kilometer und glücklicherweise kein Kind auf ihrem fetten Grill mitnehmen. Genau, irgendwie sowas. Oder ich, ja, also ich weiß es nicht so richtig. Ich finde, ist ja auch die ganze Debatte um diese Freitags-Schüler-Demonstration und so weiter. Ich fand es gut, dass, also ich hatte jetzt auf der Fahrt im Deutschlandfunk irgendwie nur gehört, dass Angela Merkel sich auch endlich da mal irgendwie wohlwollend zu geäußert hat. Naja, ich glaube, nach dem Shitsturm, der sie sah, ereilte in Bezug auf hybride Kriegsführung, die da von Russland gesteuert sei. 28 berichtete. Genau. Wundert mich das nicht, dass sie da jetzt so einen Schwenk hinlegt. Aber ich finde das lobenswert. Ich finde es das gut, dass so bei so scheinbar trivialen kleinen Dingen ansetzt, also wie einfach den Müll anderer Menschen aufzuheben, weil wer sonst soll es denn machen, ne? Das ist halt immer die Frage, die man sich stellt. Ja, oder halt so Dinger wie, ich fahre halt jetzt nur noch mit dem Fahrrad irgendwie von über die Dörfer und so und dann nicht mehr mit bei der Auto, Tour auch. Halt Tour. Bei der Tour, dafür reicht das Lastenrad nicht ganz. So, aber keine Ahnung, also ich nehme halt das Auto nur noch, wenn ich auf Tour bin und ansonsten fahre ich halt mit dem Fahrrad. Aber ich keine Ahnung, also ich weiß sonst tatsächlich, ich habe auch ehrlich gesagt momentan nicht so den Kampf, den, wie hieß sie, Julia, da kämpft und diese E-Mails und alles und so weiter, dafür habe ich echt gerade keinen Nerv. Also ich versuche mich im Kleinen einfach irgendwie... Ja. Eher praktisch irgendwie. Ja, finde ich gut. Ja. So, Elias, wie sieht's denn bei dir aus? Ja. Du Vielflieger. Also erst einmal, weiße SUVs sind wirklich die Plage der Menschheit. Das ist doch bloß der pure Neid, der aus euch spricht. Da sitzt immer nur einer drin. Genau. Benutze dann doch ab und zu mal das Flugzeug ein-, zweimal im Jahr, was mir von Carol schon ein paar Mal vorgehalten worden ist. Oh Gott, wie der Öko-Freak der Hölle. Ja. Warst du nicht letztens selber noch irgendwie im Ausland? Ich bin das letzte Mal geflogen vor 12 Jahren oder so. Ah, dann war die Türkei-Reise also mit dem Bus. Ach scheiße, leck mich doch am Arsch, ja, das mein Lieber, ja, stimmt, verdammt, ja, ist übrigens auch nachzuhören in Historia Universalis, glaube ich, dass ich darüber gesprochen habe. Ja, okay, ja. Ich gebe es zu, ich war einmal in 12 Jahren mit dem Flugzeug, aber egal, Elias, gut, bitte weiter. Da ich ja dieses Jahr 2 Flugzeugreisen plane, bin ich da schon drüber hinaus. Ansonsten versuche ich halt ähnlich, also es im kleinen Kosmos zumindest anzugehen, für den großen bin ich nicht einflussreich genug. Ich versuche. Hey, du hast mit Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen. Ja, nachzuhören in der letzten Folge Historia Universalis übrigens. Genau, brauche gar nicht mehr sagen, wieso ich sie kenne, ihre Tochter und egal. Du kennst ihre Tochter? Ja. Oh, jetzt wird Sebastian wach. Wie man so schön sagt, das Saarland ist halt ein Dorf. Mhm, ja. Man kennt sich halt. Da habe ich vor kurzem gespielt, das hat sich aber nicht so angefühlt. Neunkirchen, ja. Ja, egal. Okay, Entschuldigung. Gar kein Problem. ansonsten versuche ich es im kleinen Kosmos anzugehen. Also wenn es gerade mal geht, nicht die Packung mit dem ganz vielen Plastik drumherum, aber das Studentenbudget gibt dann doch häufiger mal. Das ist hart, ne? Mit dem Plastik? Wir versuchen Plastik zu sparen. Wir haben getrennte Behälter für Papier und Plastik und Glas. Und der mit Plastik ist immer Plastik ist das Vollste. Am schnellsten voll, ja. Das kannst du echt nicht mehr vermeiden. Ich meine, wir haben hier im Laden, in der Stadt so einen Unverpackt-Laden, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ganz im Ernst, ich habe bei diesen Unverpackt-Läden ja so ein bisschen das Gefühl, dass die im Lager hinten die großen, die Megapackungen auspacken und das in Eimer schütten. Also bei uns, ich habe nachgeguckt, die haben schon echt Mehlsäcke und Reissäcke aus Jute und so. Also da ist nichts mit Plastiktüten. Wir kaufen da auch relativ viel ein und trotzdem haben wir enorm viel Plastik. Es gibt ja kaum was nicht in Plastik eingepackt ist. Ja. Also das ist. Das stimmt. Ich habe letztens geschälte Bananen in Plastik, also auf Styropor und dann mit so einer Zellophanfolie versehen, gesehen. Ach ja, aber ich finde es gut, dass wir im Kleinen alle irgendwie dran arbeiten, weil ja. So von wegen, ja, du kannst ja eh nichts machen, das hört man ja des Öfteren mal. Von das ist ja Quark. Noch gar nichts, Carol. Du hast ja noch nicht erzählt, was du machst, außer durch die Gegend fliegen. Ja klar, naja. Gut, aber hey, ich muss noch eins sagen, Elias und auch Sebastian, ihr habt ja auf SUVs rekurriert. Da hatte ich jetzt vor ein paar Tagen ein interessantes Erlebnis. Es war jetzt kein SUV, aber es war ein ähnlich großes Gefährt. Es war irgend so ein Mercedes-Benz S irgendwas, keine Ahnung, mega breit, mega groß, mega lang. Und das war wirklich der Hammer, ne? Den hast du dir gekauft. Genau, geleast. ja, also ich stehe, also ich biege ein, also ich sehe den die ganze Zeit vor mir fahren, er biegt genauso wie ich in eine kleine Seitenstraße ein und beabsichtigt, diese Seitenstraße zu durchqueren. Das ist ihm aber nicht möglich, denn auf dem linken Gehweg steht ein DHL-Postpaketauto. Paketauto, meine ich. Und auf dem rechten parken halt ganz normale Autos. Und er kommt mit seinem Mercedes nicht durch. Ich wäre da auch nicht durchgekommen. Es wäre keiner durchgekommen. So, es ist Samstag übrigens. Und diese Person in dem Auto fängt an zu hupen. In einer kleinen Seitenstraße hupt er also dieses DHL-Fahrzeug an. Im gleichen Zuge sieht er, wie diese Frau mit etwa 4 oder 5 Paketen auf dem Arm gerade in ein Grundstück reingeht, um dort sich durchzuklingeln und hupt weiter. Nach dem 4. Hupen konnte ich nicht mehr an mich halten, habe die Handbremse gezogen, bin aus dem aus meinem Auto ausgestiegen, bin zu ihm vorgegangen. Er hat mich wahrscheinlich schon im Rückspiegel gesehen, hat die Scheibe runtergelassen. Da sah ich dann neben ihm eine Frau sitzen, seine Frau vermutlich, und auf dem Rücksitz ein kleines Kind. Und ich sprach ihn an und sagte, hören Sie doch bitte mal auf zu hupen. Das hier ist eine kleine Seitenstraße und Sie sehen ja, dass die Frau mit den Paketen gerade versucht, alles loszuwerden. Ja, die musste mal Rücksicht auf andere nehmen, das kann doch wohl nicht wahr sein, das geht doch nicht. Und da fängt er wieder an zu hupen. Ich sage, hören Sie doch bitte mal auf zu hupen, was soll denn das? Es ist Samstag, Sie haben gerade, so sieht es zumindest aus, Freizeit und frei, und Sie hupen gerade diese DHL-Dame an, die samstags, während Sie frei haben, versucht, Pakete anderer Menschen durch die Gegend zu fahren. Ja, das ist mir da egal. Und dann klingte sich seine Ehefrau vom Beifahrersitz ein, mein Mann, der ist selbstständig, der arbeitet auch ständig. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Und jetzt hören Sie doch einfach auf zu hupen, was soll denn das? Lassen Sie doch die Frau kurz ihre Arbeit machen, das dauert vielleicht 2 Minuten und dann fährt die weiter. Ja, ich muss ja auch irgendwo hin, das kann nicht wahr sein. Also, dann habe ich mich wieder hin, da hat er wieder gehupt. Also, das hat so mein Bild bestätigt von Menschen, die irgendwie nicht über den Tellerrand hinausschauen. Das hat mich irre aufgeregt. Ich habe wirklich in meinem Auto gebrodelt, als der anfing zu hupen, weil neben mir saß mein Sohn. Ich habe ihm gesagt, pass auf, der hupt bestimmt gleich. Hat er wirklich gemacht. Und ich bin fast explodiert. Ich war wirklich echt in Rage, weil mich sowas aufregt. Ich finde das so scheiße. Und naja, es war halt jetzt nicht unbedingt ein Elektromobil oder ein kleiner, was weiß ich was, ja, es war halt ein dickes, fettes Auto und er hupt dort die Frau an, die gerade irgendwie den Vibrator seiner Ehefrau irgendwo hinbringt. Also das ist so, ja, wollte ich mal loswerden, so. Da habe ich auch eine, was heißt lustige, aber eine sehr aktuelle Story zum Thema Empathie, Unfähigkeit, aber auch schon in der Jugend tatsächlich, jetzt auf der Autobahn vor ein paar Tagen. Ich musste halt dringend mal pullern, ne, wie das halt so Flasche. So ist, Flasche. Wenn man im E-Panzer mit 30 über der Autobahn fährt und beim McDonald's angehalten, weil da zahlt man ja nichts für die Toiletten. Egal, so, und auf jeden Fall. So, das ist der Fehler. Findet auch der einzige Grund, weswegen man zu denen geht, ne? Ja, tatsächlich. Aber ich war nicht alleine unterwegs, sondern halt mit Familie. Und dann sollte ich noch eine Pommes bestellen, ne? So. Und pass auf. Und ich stand dort erstmal vollkommen überfordert an diesem Touchscreen-Bildschirm. Geil. So, ey. Ja. Und hab dann wenigstens noch auf Bar kaufen gedrückt, damit die ein bisschen was zu tun haben da vorne an der Kasse und damit die Arbeitsplätze nicht direkt wechseln. Und da stand so eine Gruppe von Jugendlichen, so pubertierenden Jugendlichen, also keine Ahnung, so 14 bis 16 oder so. Und die haben halt auf ihr Zeug gewartet, was dann aufgerufen wird, ne? So. Und dann haben die das irgendwie, hatten die keine Geduld und dann haben die vorgerufen schon, ja, ihr Schwachmaten, jetzt macht mal ein bisschen hin und so und wie lange soll das noch dauern? Ich warte hier nicht ewig auf mein Zeug. Da habe ich schon die Krise gekriegt. Ne? Und dann haben sie irgendwie, da haben sie das bekommen, was sie wollten, aber sie haben das zum Mitnehmen bestellt und nicht zum Hieressen, haben sich drüber aufgeregt und haben den irgendwie angeschnauzt und so, ja, und keine Ahnung, stell dich mal nicht so an und du arbeitest doch hier, du musst ja wissen, wie das geht und so. Oh Mann. So, und dann sind die alle gegangen und dann hat einer noch das Tablett wegbringen wollen, also wieder aufräumen wollen, ne? Und dann hat quasi der Oberbabbo dieser Teenie-Gruppe beim Rausgehen gerufen, nee, lass das stehen hier, die arbeiten hier, die sind dafür, die werden dafür bezahlt und brauchst du hier den Dreck nicht wegmachen. So, und da bin ich fast geplatzt. So, und dann standen die halt noch draußen vorm Eingang und dann bin ich in die Gruppe und hab mir den Babbo vorgenommen und hab mir gemeint, hier, pass mal auf, du Spacko, ey, so, stell dir mal vor, du musst hier irgendwann mal arbeiten, ne, wenn du hier studierst und so weiter und, keine Ahnung. So, ich finde das einfach, so, wenn du den Charakter eines Menschen kennenlernen willst, dann guck, wie er mit Personal umgeht. Genau, nee, aber ich finde das einfach, ich finde das echt, ich habe das Gefühl, dass die Empathiefähigkeit irgendwie so rapide abgenommen hat, oder? Ja, richtig krass. Also das macht mir irgendwie Sorgen. Ja, ja. Du, das ist aber total schön. Also wir scheinen ja seelenverwandt zu sein, weil ich hatte so ein ähnliches Erlebnis bei McDonald's. Ich war nicht dort, um auf Toilette zu gehen, sondern wie das mit Kind, wie, um richtig zu feiern. Nein, also wie das du so hast ist. Deine Frau zum Essen ausgeführt. Genau, ich habe sie richtig gut zu einem Candlelight-Dinner zu McDonald's eingeladen. Nein, wie das mit so, also ich habe Kinder. Und wie das mit Kindern so ist, ich weiß nicht so richtig, wo es herkommt. Es kommt irgendwo her, sobald die da diesen goldenen Torbogen sehen und dann wollen die unbedingt zum Schachtelwirt. Und es waren Zeugnisse und ich muss sagen, ja, kommt, dann fahren wir halt dahin, wenn ihr das möchtet. Und irgendwie ist das für die immer so ein bisschen so ein Fest. Ich weiß auch nicht, warum, verdammte Scheiße. Vielleicht habe ich sie falsch erzogen, keine Ahnung. Und da habe ich genau diese Feststellung gemacht wie du, Sebastian, mit diesen Bestellautomaten, die jetzt überall bei McDonald's stehen, dass sich alle Leute, und die Bude war voll, die war knackevoll, dieser McDonald's, wahrscheinlich wegen der Zeugnisausgabe, war voll mit Leuten, die an ihren Tischen gesessen haben und darauf gewartet haben, dass die 3 oder 4 Mitarbeiterinnen, die hinter der Kasse und in der Küche gearbeitet haben, das Essen an den Tisch bringen. Und da habe ich so da gesessen und dachte so, Alter, das ist ja jetzt aber auch nicht mehr das McDonald's, was ich so kenne. Früher war das besser, weil früher, es ist halt einfach, ne, ist halt Fastfood und hier Dingsbums, Selbstbedienungsgedöns. Jetzt müssen die Mitarbeiter von McDonald's, die an der Kasse stehen, den Rotz auch noch zu den Leuten an den Tisch bringen. Das war richtig bitter, Alter. Das hat mich höllisch aufgeregt, weil die kriegen ja nun wirklich echt 6,50 € oder so. Wir haben ja Mindestlohn, das sind 8,37 € oder was, keine Ahnung. Es ist schon irgendwie bitter, ja. Aber müssen ihre Anzüge wahrscheinlich selber bezahlen oder so. Ja, selber waschen. Ach Gott, es ist so. Ja, nee, gut, okay. Fuck, wir werden jetzt wieder so düster. Ey, das trifft's, ne? Ich habe hier bei uns im Trello drin stehen. Ich kann noch eine schöne Story bringen, wenn du das willst. Jetzt bitte. Ja, weil, sagen wir mal so, ich wohne in einer Straße, die als Problemviertelstraße bekannt ist hier. Mhm. Im oberen Teil ziemlich viele Mietskasernen und so. Und dann war ich halt auf dem Freiplatz ein bisschen Basketball spielen. Und dann kamen so zwei Jungs und können wir mitspielen? Ja klar, macht. Haben wir ein bisschen so Bälle geworfen. Und am Schluss meinte der irgendwie, ist ja voll selten, dass man jemanden Freundlichen hier trifft. Und voll cool. Und sag mal Bescheid, wenn du nochmal da bist. Und dann habe ich den beiden Jungs da irgendwie den Tag gemacht und fand ich freundlich. Ich meinte, ja, klar, ihr könnt mitspielen. Aber auch, ich will jetzt nicht die schlechte Laune wieder hochmachen. Also eigentlich. Wir sind doch kein schlechte Laune-Podcast. Also man kann nochmal einen schönen Tag haben, indem man einfach Leuten Freude schenkt. Finde ich auch. Und das passt ganz gut. Ich schlage jetzt in die Kerbe rein, die Furt vorbereitet hat. Er will nämlich mal darüber erzählen, wie es ihm ergangen ist im Laufe der letzten Wochen und Monate, in denen wir über diesen Scheiß gesprochen haben. Naja, ich meine, wir haben echt viel, viel, viel, viel blöden Scheiß so in die Welt gepostet, ne? Also so Sachen, die einen wirklich aufregen können, wo man sich echt nur noch so an den Kopf fasst und denkt, wie kann kann man bloß so dämlich sein und sowas machen oder so reagieren oder wie auch immer. Und wir waren die Leidtragenden im Grunde, die die ganze Scheiße irgendwie haben kundtun müssen. Freiwillig. Ja, freiwillig, klar, sicher. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie ein bisschen sensationsgeil und tun uns das ja auch selber an. Und aber oft habe ich so mal gedacht, so irgendwie tut mir das nicht gut, den ganzen Scheiß zu lesen. Also ich habe auch irgendwie die letzten Tage meinen Reddit-Account gekündigt, weil da echt nur noch Mist und Dreck und schlechte Nachrichten kommen. Wo bleiben denn mal die guten Nachrichten, denke ich mir dann so, ne? Aber das ist genau, wie Elias gerade erzählt hat. Also die guten Nachrichten, die erlebt man wirklich einfach nur so direkt im Leben so. Da merkt man, dass die Leute halt noch auch gut drauf sind und auch Empathie zeigen können. Also auch hier in Prag oder in Tschechien im Allgemeinen gibt es ja echt viel extrem nette und höfliche Menschen, zuvorkommend und aufmerksam. Doch, also hier funktioniert es zum Glück noch, aber man sagt ja, hier ist man einfach 20 Jahre zurück. Was, in Prag? Ja, in Tschechien im Allgemeinen. Naja, ich sag mal, Prag ist halt, ich glaube, Prag ist so eine Republik für sich, kann man sagen. Da tickt das alles ein bisschen anders, aber sobald man dann den ländlichen Raum und dann so diese kleineren Städte, ich glaube, die größte Stadt außerhalb Prags ist ja dann auch Brno, und dann geht das nur noch so in den 150.000er Bereich. Also die sind, es ist natürlich einfach ein kleines Land, so. Und wenn du aber außerhalb von Prag unterwegs bist, dann siehst du schon das Elend und. Ja, aber die sind auch nett und freundlich und höflich, also. Ja, ne? Ja, nee, klar. Also, und Elend klingt jetzt auch so wie irgendwie, man denkt jetzt an Albanien oder irgendwas Schlimmes, so meine ich das gar nicht, sondern, ich meine so einfach, ja, wie das halt überall so ist. Sobald man so ländliche Gegenden betritt, die eben in der Regel durch die Politik vergessen werden oder die nicht so sehr im Fokus der Politik stehen, weil infrastrukturell, pipapo, das alles irgendwie. Ja, Berlin-Brandenburg, ne? So, also dann hört's halt auf. Das ist halt echt bedauerlich. Naja, however, ich wollte eigentlich gar nicht so ernst sein, verdammte Scheiße. Ich wollte eigentlich, das ist doch eine lustige, es soll doch eine lustige, ich meine, wir sind doch, hä? Das ist doch Jubiläums. Aber ich finde es auch irgendwie Schwachsinn, dass sobald man irgendwie in die Provinz kommt, dass da irgendwie nur Spackos irgendwie durch die Gegend rennen. Das ist doch also auch ein bisschen. Habe ich das jetzt gesagt? Nee, da, so ja, wollte ich das. Da rüber, nein. Also ich weiß, dass du es so nicht meinst, aber ich will es nur noch mal kurz. Vielen Dank, dann gebe ich dir vollkommen recht, da sind wir d'accord, Sebastian. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass wenn es, also natürlich, nee, das, okay, nee. Also es ist einfach so, dass die ländlichen oder die außerstädtischen, nicht urbanen Gegenden einfach ins Hintertreffen, immer mehr ins Hintertreffen geraten. Und das ist so ein Kreislauf, der dadurch entsteht. Wegen dieser Landflucht aber auch, ne? Also die Dörfer sterben ja auch wirklich aus. Ja, du siehst klar. Immer mehr leerstehende Häuser und alles zieht in die Städte. Dann ist ja auch kein Wunder, dass da keiner mehr investiert und dass da auch nichts mehr passiert. Genau, wie ist denn das in Saarbrücken, Elias? Ja, also einerseits will ich sagen, man könnte ja hier mal in die letzten guten Nachrichten reinschauen. Ich sehe ja gerade irgendwie, es gibt das erste vegane Auto, das gerade entwickelt worden ist und so weiter. Oh. Nee, egal. Super. Was kann man denn an einem Auto essen? Kann man das? Ja, nein, natürlich, also keine Ledersitze und, ja, okay. Aber Saarbrücken, Es wächst und das Land hinten dran wird halt immer kleiner und immer älter. Aber ich muss gestehen, dass ich das Saarland sehr, sehr schön finde, tatsächlich. Ich bin da sehr, sehr gern mit dem Auto von Neunkirchen aus Richtung, wieder Richtung Paderborn hoch tatsächlich gefahren, aber halt einmal das Saarland gequert quasi. Ich finde, das ist echt eine schöne Landschaft. Durch den Hunsrück gefahren? Genau. Und ich stelle halt immer wieder, ich bin ja wirklich viel in Deutschland unterwegs, so, ne? Und gerade wenn ich Wohnzimmerkonzerte mache, zum Beispiel auch viel in den ländlichen Regionen und fahre dann auch mit Absicht mal so einfach Umwege über irgendwelche Landstraßen und durch Käfer durch, weil ich ein bisschen allein sein will zwischen den Konzerten. Und ich finde das schon krass, wie vielseitig, also erstens mal landschaftlich irgendwie das Ganze ist und auch wie unterschiedlich tatsächlich die Menschen sind, zu denen man dann nach Hause kommt. Also ich erlebe die ja dann auf den Wohnzimmerkonzerten hautnah quasi, aber tatsächlich auch wie also wie sich immer wieder die Themen der Leute auch überschneiden, also ne, politisch oder halt auch zum Beispiel die Umweltfrage, um darauf mal wieder zurückzukommen. Also egal, wo du hinkommst, es ist eigentlich überall präsent und das aber halt auch in ländlichen Regionen und gerade da. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade so, wenn wir jetzt über Landflucht reden, dass viele, die sich mit Umwelt und so weiter beschäftigen, auch gerade wieder in Richtung, also aus den Städten rausziehen und aufs Land gehen. Mhm. Das würde ich auch eher als Chance begreifen. Ja, sind das dann aber nicht eher die Vorstädte, wo das dann hingeht? Also nicht das Richtige? Wie gesagt, ja, das klar, sagen, also mitten in der Eifel ist, ja gut, ja. Ja, das kriege ich halt noch teilweise mit, weil Saarland ist dann nicht groß. Dann gucken wir mal schnell rüber in die Pfalz oder sowas. Und da gibt es halt echt Dörfer, die ja wirklich schrumpfen des Todes. Wobei ich ja fast mal dazu neige zu sagen, Sebastian, dass das Klientel, das deine Musik wahrnimmt und gerne hört, wahrscheinlich auch empathisch genug ist, dass du dich eben genau wieder in diesem Bereich bewegst. Ich tippe mal, du musst jetzt, warte mal, ich tippe mal, also du musst jetzt, du kannst ja auch die Aussage verweigern, weil das ist ja schon recht intim, aber ich tippe mal, du wirst nicht bei Rechtsradikalen spielen oder bei irgendwelchen Hohlrollern, also ne, eher nicht. Also es ist schon vorgekommen, dass Rechtsradikale auch bei Konzerten heimlich waren. Heimlich? Ja. Erzähl mal, wie haben sie sich verkleidet? Nein. Perücke und so? Oder? Nee, aber die mir halt im Vorfeld geschrieben haben und auch dann nochmal danach irgendwie. Also das ist schon teilweise kurios, welche Leute da auf die Konzerte kommen, die sonst halt gar nicht die Musik hören, aber dann irgendwie, also gar nicht so eine Musik hören, aber irgendwie bei meinem Zeug irgendwie hängen geblieben sind. Und das aber halt auch, ach, keine Ahnung. Also ich klar, bewege ich mich in einer gewissen Blase auch so, aber ich bin halt jetzt, was weiß ich, ich war mitten wirklich im Nichts in Brandenburg irgendwie am Start in so einer Familie, die dort, also ich bin erstmal 20 Minuten über Feldwege gefahren und das waren wirklich sehr, sehr, sehr einfache Leute, die, ich glaube, also wenn man die jetzt irgendwie zu Flüchtlingen und den ganzen, oh, ich hasse das Wort Flüchtlinge, zu Flüchtenden, Geflüchtende fragen würde, dann wären wir uns da wahrscheinlich auch nicht einig gewesen. Hm. Aber die waren halt, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ja, ich wollte einfach nur also wieder Richtung Umwelt denken. Wir haben jetzt echt viel über deine Musik geredet, wird mal langsam Zeit, sich die auch anzuhören, oder? Ja, ich glaube schon. Also so dystopisch, wie wir hier gerade schon wieder rumrannten, ist es vielleicht mal ganz gut. Gut. Ja, ja. Ganz schön viel los hier und alle so ist der. Lange war der Lärm, lang noch nichts hören und jetzt kurz mal gefährlich. Nah, so nah wie noch nie hier und alles in uns wehrt sich. Im großen Ganzen ein kleiner Teil davon zu sein, verschämt, brutal und zärtlich. Wen interessiert bei allem, was hier gerade passiert? Profilbilder verfärben sich leicht. Madonna singt Imagine mit mir und alle um uns meinen das ehrlich. Auf dem Place de la République, hallo Terror, danke Krieg. Wann hat sich dieses Lied entbehrt? Hey Leute, klar geht das, das geht schon eine Weile, aber nicht mehr lange gut. Mensch Leute, was wird das? aus? Wann steht in der Zeile, hier war alles gut? Mittlerweile fast der beste Freund von mir sagte jetzt, das nervt mich. Komm, sei froh, was du hier hast. Wir können nicht ändern, was nicht passt. Dein Grübeln, Kerl, das zerrt dich auf. Der liest jetzt nur noch im Altpapier vom Kiosk, das sei mehr. Teurer und beschreibt, dass von gestern nicht mehr bleibt als morgen Unerklärlichkeit. Hey Leute, klar geht das. Das geht schon eine Weile, aber nicht mehr lange gut. Mensch Leute, was wird das? Wann steht in der Zeile, hier war alles gut. Und wer wird das lesen? Wer wird das erklären müssen und wer hört dann zu? Wer wird das lesen? Sind das mehr als wir, ich und du. Das Lied ist wahrscheinlich dem Podcast Medienkompetenzübung gewidmet. Genau. Das habe ich geschrieben, während ich 48 Stunden lang euren Podcast nachgehört habe. Rückwärts. Ja, es trifft genau den Nagel auf den Kopf, ne? Also irgendwie, du hast auch wahrscheinlich so dieses Problem mit dem, was so in den Medien irgendwie die ganze Zeit auftaucht. Oder? Also, ich habe gerade überlegt, ob das eine der längeren Pausen ist, die du gelegentlich zwischen. Ich habe euren Podcast, ich glaube, ich habe zwei Folgen gehört und da habe ich Caro gesagt. Es ist echt interessant, euch zuzuhören, wie unterschiedlich ihr redet und du halt, wie du dann ganz lange Pausen, da sind dann so kurz, wo man denkt, ist er jetzt noch da? Und dann, du hast eine sehr besondere Art zu reden. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Nein, danke, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint war. Ich fasse es mal einfach als Kompliment auf. Das ist wie wenn man am Tisch sitzt und dann sagt, schmeckt interessant. Nein. Ich finde, du redest auf eine Art und Weise, die es, man hört automatisch genauer hin, wenn du redest. Also weißt du, wie ich meine? So, man ist irgendwie, man hängt irgendwie viel mehr so am Ohr. Also an deinen Lippen. ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Du erzeugst irgendwie Aufmerksamkeit zwangsweise mit dem, wenn du redest, irgendwie so wie in der Art, wie du redest. So, also kommen wir mal einfach wieder jetzt zu dieser, ich weiß nicht, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, habe einen Faden verloren. Okay, dann springe ich mal inzwischen ein, wenn du den Faden suchst. Ich habe das Lied schon so oft gehört. Und auch jetzt gerade hat es wieder so ein bisschen Gänsehaut auf meiner, naja, wo auch immer hin, das könnt ihr euch selbst vorstellen. Nackenhaare. Ja, Gänsehaut auf den Nackenhaaren, genau. Ja. Also, kennt ihr das, ne? Meine Nackenhaare haben Nackenhaare, na, ist egal. Also das hat bei mir gerade wirklich so wieder so ein Gefühl, also ich habe das immer wieder, wenn ich das Lied höre, also jetzt nicht so, dass ich es ständig höre, aber ich habe es schon des Öfteren gehört und ich höre es so gern, weil es gibt mir immer wieder Kraft und leitet mich so ein bisschen zum positiven Denken, ohne jetzt zu sagen, hey, das ist alles uninteressant, sondern das ist einfach nur, ja, Scheiße passiert und zwar nonstop um uns drum herum. Ich möchte jetzt einfach nochmal ganz kurz sagen, danke Sebastian für das Lied, weil das Lied spricht mir sehr aus dem Herzen und tut mir immer wieder gut, wenn ich es höre, weil das beschreibt sehr gut, wie man sich so fühlt, wenn plötzlich so die gesamte Welt um einen drumherum plötzlich zu zerbersten scheint. Ja. Och, jetzt hat er gleich eine belegte Stimme. Ja, selbst ganz berührt. Nee, ja, was soll ich dazu sagen? Also es freut mich natürlich, dass Leute wie dich berührt. Nee, das ist also, ja. Hey, ich habe Glatze, ne? Ich könnte ein Rechtsradikaler sein. Ja, nee, keine Ahnung, ich habe das Lied selber in wirklich in so einer Art Unmachtssituation geschrieben und es schrieb sich in einem runter. Fort, und, nein, fort. Apropos fort, bist du noch bitte? Da? Ja, bitte. Ja, okay. Elias? Ja? Kennst du die Musik von Sebastian Hackl? Also, ich fange mal vorne an. Ich wusste überhaupt nicht, wer heute wie was kommt. Ja. Und als du dann meintest, Sebastian Hackl, irgendwie so, müssen wir noch dazu schalten, habe ich so überlegt. Klack, Name sag mir was. Also, aber wer war das nochmal? Der Skispringer? Ich wusste, dass es den Singer-Songwriter, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das so sage, gibt, der so heißt. Da dachte ich, wäre aber irgendwie ein großer Zufall. Weil? Und dann. Ja, ich dachte, der Name klingt jetzt nicht ganz so eins. Also, ich dachte, es wäre irgendjemand anders, so, der zufälligerweise okay. denselben Namen hat. Ja. Und dann irgendwie kam es aber immer wieder so auf und irgendwann ging es dann auch darum, um Singer-Songwriter. Dann dachte ich, ach nee, er ist doch tatsächlich. Also, ich kenne seine Musik, ja. Wow, krass. Ich kenne seine Musik, kann ich jetzt ja auch sagen. Das neueste Album ist mir jetzt noch nicht bekannt. Kaufen. Unter www.sebastianhackl.de bestellbar. Sebastian versinkt wahrscheinlich gerade vor Scham über diese penetrante. Das, was Karol sagt, machen. Aber dann, ich meine, ich bin vielleicht etwas Mainstream und kenne halt vor allen Dingen ein Lied von ihm oder von dir. Die immer lachen. Ist klar? Die immer lachen. Ist das nicht von den Venga Boys? Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Ja. Meine Freundin sitzt ja auf der anderen Seite der Wand und wir haben ein bisschen miteinander noch so geschrieben in den ganzen Aufnahmeproblemen und so weiter. Und dann meinte ich, ja, der und der ist da. Und ich meinte, oh, was? Ich habe bestimmt 500 Klicks auf das Video. Ach, dann ist das unsere Live-Zuhörerin. Oh Gott. Ja, haben wir eine? Grüße rüber. Grüße rüber ins Nachbarzimmer. Ja. Achtung, jetzt kommt sie mich bestimmt schlagen, wenn sie das ist. Egal. Ja, nee. Keine Gewalt. Die alten Sachen kenne ich und ich finde sie sehr, sehr gut. Das ist schon so die Musikrichtung, die ich ab und zu mal höre. Ja, und jetzt dreht sich hier so viel um ja, die Musik. Vielleicht sollten wir, ne? so ein paar. Ja, danke, Sebastian. Ich merke schon, das ist ja auch irgendwie ein bisschen. Du, weil wir gerade, wir suchen ja eigentlich jetzt gerade händeringend nach positiven Themen. Das ist ja eigentlich ganz wichtig. Ja, so schöne Musik ist doch positiv. Die Musik ist positiv und auch die Aussage des. Ach, wir reden schon wieder über Sebastian Hackl. Es gibt übrigens auch einen Wrestler. Es gibt einen Wrestler, der heißt ja, auch Sebastian Hackl. Ja, mit dem, aber, mit dem werde ich ab und zu mal falsch verlinkt. Ja, ich glaube, genau. Oder du bist es vielleicht. Kann natürlich auch sein, dass du als Nebenjob noch wrestlst. Ja, könnte man auch so formulieren. Ja. Ich habe eine positive Nachricht. Ich habe eine echt gute Nachricht. In Amerika ist nämlich eine tödliche Zombie-Krankheit ausgebrochen. Die Reindeer da, die. Deer-Zombies, ja. Genau. Und ich möchte mal kurz zum Besten geben: die verbreitet sich übrigens rasant. Bei Hirschen und Rehen, Bambi AD, da gibt es folgende Symptome, die da auftreten. Vielleicht erkennt ihr euch da wieder, also ich habe es zumindest getan. Teilnahmslosigkeit, Trägheit. Ja. Drastischer Gewichtsverlust. Naja. Verlust der Kontrolle über Körperbewegungen stolpern. Ja. Verstärktes Speicheln. Gelegentlich. Teilweise Knirschen mit den Zähnen. Ja, mein Zahnarzt. Ne? Also merkt ihr was? Also ich, als ich das gelesen habe, das, das bin ich. Also es scheint so, dass, also ich zumindest für meinen Teil kann sagen, ich habe wahrscheinlich die Zombie-Krankheit. Aber nee, ganz im Ernst, warum ich das jetzt als positive Nachricht verkaufe, ist Folgendes. Diese sogenannte Zombie-Krankheit, wenn man da mal ein bisschen näher nachliest und im Internet und Wikipedia und Pipapo, kann man eigentlich sagen, ey Leute, das ist einfach nur Tollwut, ihr Spackos. Der Hunter-Virus. Ja, yes, Tollwut. Verstehst du? Zombie-Virus. Zombie-Krankheit. Mann, oh Mann. Also wohlgemerkt, ja, wir verlinken das natürlich. Das ist jetzt nicht irgendwie rtl.de oder sowas oder vox.com, sondern das ist tatsächlich auf einer recht ja, seriösen derwesten.de. Ja, Funke Mediengruppe. Also however, Leute, keine Sorge. Die Zombie-Krankheit ist eigentlich gar nicht so schlimm. Zumal sie ja in Amerika aufgetreten ist bis jetzt und ist ja auch schon in Südkorea und Kanada und Norwegen gesichtet worden. Tollwut halt, also, verstehst du wie? Überall Tollwut. Da, wo es Deal gibt. Hattet ihr schon mal Tollwut? Nein. Ich stand unter Verdacht, Tollwut zu haben. Also nicht jetzt aktuell. Ich wollte gerade nachfragen. Nein, ich bin als Kind, ich bin auf dem Weg von der Schule und zur Schule bin ich immer an so einem Garten vorbeigelaufen und hinter diesem Gartenzaun des Gartens befand sich ein schöner Hund. Ich bin mir nicht sicher, es war so eine, also für meine Begriffe, ich war da irgendwie 9 oder so oder 8, recht großer Hund, so Bulldoggen-Style irgendwie. Oder nee, doch, ja, doch, deutsche Dogge oder sowas in der Art. Auf jeden Fall war er irgendwie schön. Und ich hatte mir an einem Tag auf dem Rückweg nach Hause gedacht, der ist so schön, ich will den streicheln. Und habe mich an den Zaun gestellt und kam er dann auch irgendwie an. Komm her, du bist so schön, ich will dich streicheln. Komm her, ich will dich streicheln. Und habe meine Hand durch den Zaun gestreckt und wollte ihn streicheln. Und da biss er mich. Und ich bin dann also gewissermaßen weinend nach Hause gelaufen. Lieber und Arm dran als Arm ab. Ja, so ungefähr. Und meine Eltern sind mit mir natürlich ins Krankenhaus gefahren. Und dann musste der Hundehalter natürlich, also nicht ermittelt werden, weil der wohnte auch in dem Haus, wo der Hund lebte und man musste halt festgestellt werden, ob der eventuell Tollwut hat oder gegen Tollwut geimpft war. Und mir wurde schon gesagt von meinen Eltern beziehungsweise der Krankenschwester, die mich da betreute, sollte es so sein, dass er nicht gegen Tollwut geimpft wird, dann musst du geimpft werden. Wisst ihr, wie das läuft mit Tollwut, also gegen Tollwut? Das ist richtig scheiße. 7 Spritzen, ich glaube es waren 7 oder 5 Spritzen in den Bauch. Ich habe mir vor Angst fast eingekackt. Aber zum Glück war er gegen Tollwut geimpft. Puh. Das sind Erlebnisse, sage ich euch. Davon zehrt man sein ganzes Leben lang. Das ist wirklich. Ich habe schon wieder eine belegte Stimme vor Aufregung. Gut, ihr hattet also nichts dergleichen. Das ist erfreulich. Das ist schön. Doch, ich war mal in Dänemark im Urlaub und wir hatten 2 Hunde. Und der ganz Jüngste, der war gerade ein halbes Jahr alt, der kam plötzlich aus dem Gebüsch gekrochen und war megamäßig wahrscheinlich auch von der Zombie-Grippe befallen, von dieser Rentier-Linksbums, hier weißt du, wer ist denn das? Naja, so hat er sich zumindest verhalten. Tatsache, und hat dann 2 Tage lang durchgeschlafen und wir dachten schon irgendwie, der schafft es nicht mehr. Und dann irgendwann ist er wieder, war alles wieder gut. So. Ja, das war die Geschichte. Das war jetzt auch nicht so aufregend, aber das ist mir dazu jetzt eingefallen. So. Das kann ich noch unterbieten. Also, ja, unterbieten? Ja. Dankeschön. Um hier den absoluten Tiefpunkt zu setzen. Hast du den Zeh gestoßen? Also ich wurde einfach nur vom Hund gebissen, aber unvorsichtig, wie man damals war bei den Großeltern. Kurz ein bisschen sauber gemacht und dann war das gut. Und das war's jetzt, oder was? Ja, du hast es unterboten. Geil. Wenn ich was sage, dann mache ich das normalerweise auch. Sehr gut. Mann. Jetzt hat er ein Loch in der Hand und behauptet, er wäre Jesus. Genau. Er wurde nur an einer Hand aufgehangen. So, also an einer, genau. Ein Loch in der Hand. Das war jetzt der absolute Okay, lass uns doch einfach mal. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden dann hinten. Nee. Ja, nee, genau. Was mich interessieren würde, da Herr Fischer etwas still ist. Herr Fischer? Ja, bitte. Sag mal, was ist denn das peinlichste Erlebnis der letzten Woche, das du erlebt hast? Das peinlichste Erlebnis der letzten Woche, das ich erlebt habe, war, dass ich mein Android-Phone gestartet habe und eine App gespielt habe. Und dann wollte ich eigentlich in das Hintertürchen der App, um dort gewisse Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, und die funktionierte nicht mehr. Was war das für eine App? Die YouPorn-App. Nein. Mit runtergelassenen Hose. Scheiße, geht nicht. Scheiße. Kennt ihr das Spiel nicht. Banana Plug? Oh, das Ding da. Banana Plug klingt jetzt schon ein bisschen. Sexspielzeug irgendwie so ein bisschen. Ne? Das ist ein Spielbrett und der Sinn der Sache ist halt, alle Bananen in Stecker zu verwandeln. Aber der Typ, besser, der das entwickelt hat, Stecker? Der konnte so im Hintergrund, konnte der so Funktionen freischalten. Also der hat immer irgendwie so eine Push-Notification gekriegt, wenn irgendjemand in der App irgendwas ganz Bestimmtes gemacht hat. Und dann konnte der halt sagen, okay, du darfst jetzt eine andere Funktion in der App benutzen. Oder das ging auch über so einen Command-and-Control-Server. Und dann konnte man in diesem Hintergrundbereich der App bei ihm Marihuana oder Kokain oder Meth kaufen. Und das hat er einem dann auch gebracht. Und du wolltest einfach nur ein paar Bananen kaufen, oder was? Oder wie? Aber ich wollte spielen. Natürlich nur Bananen kaufen. Mann, Furt, du bist so ein Showmaster, Alter. Jetzt was verarbeitet denn? Furt mittels dieser Frage, was ist dir peinliches passiert, echt eine Meldung, die wir hier, eine Nachrichtenmeldung, die wir hier im Trello stehen haben. Ja, da hat echt ein Typ so ein Ding, so eine App programmiert, um seine Drogen darüber zu verticken. Ist eigentlich ein cleverer Schachzug, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, der wurde über den App Store nicht entdeckt. Ja klar, weil war ja nur bloß Bananenplug. Also, ne? Genau. Entdeckt wurde der halt nur, weil der so doof war und an der Uni Poster aufgehängt hat für seine App mit der Funktionserklärung. Quatsch, nein. Ja. Oh nein. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Ja, er schade, wohnt da in einem etwas blöden Bundesstaat. Für jede Tat gibt es mindestens 5 Jahre oder bis zu 40 Jahre Gefängnis. Und eine Geldstrafe von bis zu $5 Millionen für jede Tat, die sie ihm nachweisen können. Könnte bei 20 Taten schon 100 Jahre Mindest sein, das ist lebenslänglich. Der kriegt jetzt wirklich? Naja, okay, aber hey, was soll es für Drogenhandel? Ja, was soll ich sagen? Dabei war der Typ clever. Eigentlich ist es clever. Elias? Hattest du auch so eine ähnliche peinliche Geschichte in der letzten Woche oder vielleicht was anderes? Ich habe schon versucht, oder ich habe drüber nachgedacht, mir ist aber tatsächlich nichts groß Peinliches eingefallen. Krass. Vielleicht ist das bei mir ein bisschen unpassend, weil ich hauptsächlich zu Hause sitze und lerne. Ja, das ist peinlich. Das ist peinlich genug. Also genau. Sowas. Schlimm, oder? Mir passieren ständig peinliche Sachen. Ich hätte da gar keine Top 10. Ja, dann sag doch mal an, komm, das würde mich jetzt echt. So. was passiert mir denn mal Peinliches? Ich verschicke Mails an die falschen Leute. Im offenen Verteiler? ja, mehr oder weniger. Oh, das Seniorensyndrom. Okay. Und bei dir, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Unbewusst eigentlich, eher so dumm. Ja. nicht aus Versehen, sondern dumm. Und bei dir? Mir ist nichts mehr peinlich. nee, keine Ahnung. das diese ist Sendung da, vermutlich. Da lebt es sich einfach. ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch gerade überlegt. Ich glaube, nee, mir fällt auch gerade nichts ein, tatsächlich. Und Carol, du hast bestimmt eine Story, ne? Naja, ich habe gerade noch eine Story, die ich jetzt für Sebastian erzählen könnte. Die ist zwar jetzt nicht von letzter Woche, aber ist immer wieder köstlich. Hä? Darfst du das überhaupt? Was ist das? Gibt's da Urheberrechtsschutz drauf? Ich sag nur, das ist mein peinlichster Moment jetzt dieser wahrscheinlich. Ich sag nur, niesen müssen im Auto. Oh nein. Ja, das großartig. Oh mein Gott. Großartig. Ja. Na komm, ja, komm. Ach, keine Ahnung. Damals noch mit meinem schicken Fiat Panda. Mittlerweile habe ich ja so ein SUV. Da hätte ich ja noch über das Auto drüber genießt, was neben mir stand. Aber jetzt, ich stand an der Ampel und neben mir, ich musste dolle niesen, so, ne? Und ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man das so unterdrückt, ne? Also, dass man dann irgendwie, dass man denkt, die Augen fallen gleich raus. Und dann habe ich schon in der Vorahnung, dass es nass wird. Das Fenster runtergemacht. Habe ich das Fenster schon runtergemacht und nach links so richtig krass herzhaft fast schon geschrien. Also, und da saß halt so ein mega schickes Pärchen im Cabrio neben mir. Auch noch im Cabrio, ne? halt auch, also wirklich, also rundum offen, also halt auch nicht die Seitenscheibe hoch oder so, und hab halt voll der Frau auf die Sonnenbrille genossen. Das ist und die Ampel, so schön. Die Rotphase war sehr lang. Also es war wirklich gefühlt sehr, sehr lang und unangenehm. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte in dem Moment. Ja, also ich bin einfach schweigend weitergefahren, als dann endlich grün war. Ich wusste, es war einfach ganz unangenehm. Hättest du dir doch ein Taschentuch übergereicht, so ganz nonchalant. Genau. Kennt ihr den gut deutschen Trick gegen Nasen, also gegen das Niesen? Irgendwo nee. Rubbeln, ne? Also. Nee, also oh Gott. War doch so. Also ich kenne es und es wirkt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Sag doch mal, wie geht das denn? Die zwei Finger schön in guter Hitler-Manier unter die Nase hält, dann geht es bei mir weg. Was? Nein, die gute Hitler-Manier. Das sieht in der Öffentlichkeit immer seltsam aus, wenn man dann so, das hallo? Kann ich hier in Prag nicht bringen. Hier in Dresden geht es gut. Hast du so umarmt. Ja, also, okay, in Methode, Hitler. Falls Karol mal nochmal stark niesen muss, kann er das ja auch mal. Das ist ja interessant. Aha. Also, es wirkt bei mir, ich weiß nicht. Also, und wenn man sich da so ein Bart wachsen lässt, dann wirkt das ständig? Das kann ich nicht sagen, genau dort wächst keiner bei mir. Ich sage ja mal, ich bin so links, da wächst kein Bart, da hat sich ein Bart verabschiedet. Elias, du als Historiker, gibt es irgendwelche Berichte über das Niesverhalten von Adolf Hitler? Nicht, dass ich wüsste. Wäre doch mal interessant. Sollte man vielleicht in einer der nächsten Folgen behandeln, das Niesverhalten. Ich glaube, wenn der häufig genießt hätte, würdest du schon so einen Zusammenschnitt davon auf YouTube finden. Aber wie hat das geklungen? Wie hat er genießt? Also war das so ein wütender Nieser? Oder so ein zarter? Oder war das... Oh Gott. Ja. Na, vielleicht war der auch wirklich ganz. Ach nee, nee, nee, nee, nee. Lass mal das. Ja, okay, wir widmen uns der Frage auf jeden Fall in den nächsten Folgen. Entweder dieses Podcasts, fort, bitte notieren, oder des Podcasts Historia Universalis. Meine Peinlichkeit der letzten Woche war folgende. Ich glaube, die ist wahrscheinlich schon mal jedem passiert. Kennt ihr das? Nein. Okay, gut, dann ist ja gut. Also ich habe in einem Café gesessen und habe da in Ruhe mein Käffchen geschlürft allein und hatte dabei mein Handy in der Hand, weil da gab es Free Wi-Fi und habe so auf meinem Handy, ich glaube, rumgescrollt, Nachrichten gelesen, irgend sowas in der Art. Und während ich so auf mein Handy starre und mein Käffchen trinke, klingelt das Telefon. Und ich sehe, dass mich dort ein Bekannter anruft, der, und ich dachte so, ich gucke so und denke so, ach nee, ich habe keinen Bock. Und ich habe das Telefon aber auf leise gehabt, das heißt, es hat niemanden gestört. Und so habe ich halt da an meinem Tischchen gesessen mit meiner Kaffeetasse im Café und habe auf das Handy geguckt, wie es halt klingelt und gewartet, bis es endlich aufhört zu klingeln, damit ich weiter lesen kann, weil ich hatte keinen Bock, mit ihm zu telefonieren. Und wenn ich da so sitze, mit dem Handy vor den Augen, wusste ich nicht, dass er auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht und ins Café reinguckt. Er wollte einfach nur, hat mich gesehen, wollte mich anrufen und sagen, hallo, ich sehe dich, wie geht's dir und so, wollen wir uns mal so. Und ich gucke so und warte, bis er aufhört, endlich anzurufen. Und ja, als er dann aufgelegt hat, habe ich dann weiter gelesen, da kam er dann rein. Und ich habe jetzt gedacht, du würdest jetzt von unserem Telefonat gestern berichten. Oh, ja, das gestrige Telefonat, das war natürlich auch. Ja, wir haben uns, auch wenn man das jetzt aufgrund der technischen Schwierigkeiten, die wir vor Beginn der Aufzeichnung hier hatten, tatsächlich, also Herr Fischer und ich, telefonisch abgestimmt. Und da wir beide über iOS-Geräte verfügen, nutzen wir hin und wieder die Gelegenheit, über FaceTime, Gesichtszeit, miteinander zu telefonieren, sprich man sieht sich dabei. Ja, und er schrieb mir hier, wir haben uns kurz hin und her geschrieben und Herr Fischer so, wollen wir mal telefonieren? Ich so, ja, klar. Und ich mache also mein Gerät an, rufe ihn an und sehe ihn, jetzt darfst du weitersprechen. In meinem lila Bademantel in der Küche sitzend, vor meinem MacBook. Ja. Und ich starre auf meinem Bildschirm, weil Herr Kosmonaut macht dann auch mal irgendwann seine Kamera an. Und zu meiner Freude musste ich feststellen, dass es der gute Herr sich doch sehr gut gehen ließ während unseres Telefonats und ein warmes Bad genoss. Also eine gewisse Homoerotik, ja. Also ich kam gerade aus der Badewanne und er war in der Badewanne, das war schön. Sonntag halt, ne? Wie sich das gehört. Ja. Ja, der Mann von Welt badet sonntags, nachdem er eine gute Bio-Rindsroulade gegessen hat, die ihm seine Frau zubereitet hat. Oder sein Mann. Ihr wisst schon. Oder ja, genau, also das war schlecht. Oder das dritte. Oh, habt ihr das mitbekommen? Apropos drittes Geschlecht. Schlecht. Karamau. Da wollte ich gerade schon drauf zu sprechen kommen, als du die erwähnt hast, aber ich habe die Chance nicht gekriegt. Ja, habt ihr mitbekommen, was da passiert ist? Sebastian, weißt du, wovon wir reden wollen? Nee, ich habe keine Ahnung. Es ist doch Fasching und Karneval überall, ne? Mhm. Ja, also hier bei uns in Sachsen zum Glück weniger, aber in einigen... Sei froh drum. Ja. Und Annegret stand in der Büt. Ja, genau, Annegret stand in die Büt und stand da in so einem komischen Kleid und so einer komischen, keine Ahnung, und hatte so ein 80er-Jahre-Mikro-Headset auf. Und hat Witze gemacht über, was war es nochmal genau, Furt? Ich habe jetzt nicht alles mitgekriegt. Ich habe auch nur so die Headlines gelesen. Sorry. Okay. Ja, also sie hat sich lustig gemacht über die sogenannten Intersexuellen. Also das, wie du es gerade sagtest, das sogenannte dritte Geschlecht. Sie hat die verneint. Ja, sie hat sich lustig gemacht von wegen, guck doch mal nach Berlin. In Berlin, wo es die Männer- und die Frauentoiletten gibt, da gibt es mittlerweile werden auch dritte, für das dritte Geschlecht Toiletten installiert, für diejenigen, die nicht wissen, ob sie beim Pinkeln stehen oder sitzen sollen. Und da haben alle herzlich drüber gelacht, was in dem Moment, ja, auch schon alles war. Interessant ist, dass das aber, also im Publikum saßen halt wirklich ranghohe Politiker aller Couleur und haben sich kaputt gelacht über ihren Versuch, sich über das Geschlecht, ich glaube divers heißt es jetzt offiziell, über das Geschlecht divers lustig zu machen. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt scheiße finden soll oder ob ich das einfach gut lassen sein soll. Wie siehst denn du das, Elias, so als Saarländer? Naja, da hat ja nichts mit meiner Herkunft zu tun. Also, na doch, die Frau kommt doch auch so im Saarland, na hör mal. Ja, aber wenn jetzt ein musst du dich für all deine Sachsen auch rechtfertigen. Ja, ständig. Stimmt, okay. Naja, also das, was sie da von sich gegeben hat, das würde ich sagen, lass gut sein, das ist Karneval, keine Ahnung, besoffen und... War ein Einzeltäter, meinst du? Einzeltäter. Nein, sie ist eben keine Einzeltäterin. Also sie ist ja, also das ist ja nicht irgendwie aus einem Juxentollerei irgendwie so, sondern sie ist ja dagegen. Und sie ist gegen die Homo-Ehe und ich meine, sie ist halt sehr konservativ. Das Zitat, sie ist konservativ, definitiv. wo sie meinte, irgendwie die, also das ist auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber so ungefähr, ja, Homo-Ehe ist gleich Inzest. Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. Und davon weicht sie ja niemals ab. Und dementsprechend sehe ich nicht das Problem, dass sie den Witz macht. In Fasching. Mhm. Nee, ist halt so ein kleiner Zünder, ne? Der halt das Fass irgendwann zum Überlaufen bringt. So, das ist so ein kleines Feuerwerkteilchen und genug davon macht halt Spaß. Dann ja, was halt interessant auf. Ist an der ganzen Sache ist, wie gesagt, ranghohe Politiker sitzen. Wer ist ihr Berater? Ja. Wer hat das durchgehen lassen? Das war der Zensor Pinkeln. Ja, auf der diversen Toilette. Am Ende ist natürlich dieses ganze auf der diversen Toilette. Ja, wie gesagt, ranghohe Politiker sitzen da im Publikum, lachen sich einen Ast über die vielleicht Probleme, Schwierigkeiten, die intersexuelle Menschen haben in der hiesigen Welt. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Das alles ist aber eben schon vor Ewigkeiten passiert, nämlich am Donnerstag der letzten Woche. Und erst am Samstag begann da sich eine Welle zu entwickeln, weil eine Person, irgendein Reporter oder ein Journalist, darauf aufmerksam gemacht hat. Aber während dieser Bütt-Rede von Frau AKK 47 war da SWR, glaube ich, oder irgendein, also diverse Rundfunkanstalten. Das müsste SWR sein. Ja, diverse Rundfunkanstalten und pipapo. Und da gab es halt einfach gar keine Reaktion. Erst als dieser eine Typ da angefangen hat, eine Welle zu machen und zu sagen, ihr Leute, sagt mal, rafft ihr es eigentlich noch? Also ich habe gerade drüber nachgedacht, an sich wird das ja auch erst zum Problem mit dem Hintergrund, den sie hat. Ich meine, wenn jetzt irgendwer halt einen Gag darüber macht, also ganz ehrlich, was darf denn Satire? Darf Satire sich nicht darüber lustig machen, dass es jetzt eine Toilette mehr gibt? Also dementsprechend würde ich sagen, ist diese Aussage nicht das Problem, sondern es ist wirklich das Problem, von wem sie kommt und dass ja, das ja, halt klar. Genau. Eben keine Satire sein soll. Ist mir nur noch mal gerade in den Kopf gekommen, weil du gerade eben meintest, wie ich dazu stehe. Du meinst, Kindermund tut Wahrheit kund, so nach dem Motto? Was? Das sagt man so, Kindermund tut Wahrheit kund. Also Kinder denken doch nicht nach, die sagen einfach, was ihnen gerade, weißt du wie? Ach so, wolltest AKK auf so, okay. Nein, ich wollte einfach nur sagen, sie hat einfach gesagt, was sie so, also denkt. Wie sie wahrscheinlich empfindet, denkt oder so. Ja. Und es sollte halt in dem Sinne, ist gut, es sollte auch witzig sein, aber es ist halt nicht die Witzigkeit, die angebracht ist. Tja, ist so eine Sache, ne? Aber natürlich ist es wieder hier draufstürzen und Sensationsgeilheit und was weiß ich. Also, dass das halt erst später aufgebauscht wird, wenn es passt oder. Ja. Ist schon interessant, wie einerseits AKK 47 sagt und dann fragst du, du willst sie so als Kind dann darstellen. Ich, das beides passt nur irgendwie nicht. Die ist irgendwie so, finde ich so, nicht glatt, aber die ist so nichtssagend, oder? Gut, da fand ich, gut, ich kenne sie halt oder hab mehr von ihr mitbekommen, aber ich fand zum Beispiel, also wir gehen mal zurück auf die Wahl hier, Spahn etc. Und da sind mir die beiden anderen, oder also Spahn vor allen Dingen halt viel mehr allglatt und nichtssagend vorgekommen. Also Spahn ist für mich einfach nur eine Marionette. Ja, genauso also wie Friedrich Merz ja auch nur irgendwo eine Marionette ist, ne? Ja, aber nur das kam mir bei AKK jetzt weniger vor. Gut, ich kenne sie halt schon länger, oder? Ja, du weißt halt, was du von ihr erwarten darfst, ne? So, ja. Also das ist halt einfach ihr Stil und sie hält damit nicht hinterm Berg und ja. Ich finde das, ja, kann man hochhängen. Ich meine, man kann ja unaufgeregt darüber reden und ich empfinde es schon tatsächlich als, also es ist halt, ja, es ist halt irgendwie so ein Thema. Das kann man sich schenken. Also das ist wie wenn man über homosexuelle Witze macht, ne? Oder sich darüber lustig macht, wie sich Homosexuelle verhalten. Weil das ist halt einfach der Versuch, da so eine Ausgrenzung vorzunehmen. Und, ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob die Zielgruppe über sich selbst Witze macht oder die Außenstehenden sozusagen Witze über diese Zielgruppe da macht. Korrekt. Man kann ja mal einfach einen Vergleich ziehen. Kann man Behindertenwitze machen im Karneval? Ich finde, Karneval ist halt immer noch problematisch, weil das Publikum halt meistens voll trunken. Ja, klar, das ist halt, das haftet halt dem Karneval so an. Am Ende läuft es wahrscheinlich echt auf die Frage zurück, wer so. Also wenn da ein Steltmann oder wie heißt er? Auch wann? Ja. Auch was? Na ja. Also ich finde, grundsätzlich kann man keine Randgruppensitze machen. Ich finde Randgruppen, nicht, ne? Was sind mal die letzten Folgen unserer, ich mache grundsätzlich nur Witze über alle Randgruppen. Genau, jede Randgruppe, ja, muss ran, genau. Ja, wenn dann okay. Alle, aber nicht immer nur eine. Ja, ich habe da eine interessante Meldung zu dem Thema, wenn ich das mal kurz ein bisschen aufbrechen darf. Ich habe da so eine interessante Meldung gefunden. Und zwar haben sich da einige Wissenschaftler, nämlich ganz konkret ein paar Mathematiker und ein paar Kunstwissenschaftler, 18 Museen in den USA zur Brust genommen, um mal zu checken, wie steht es denn eigentlich um das Geschlechterverhältnis und die ethnische Diversität in den Museen. Und die Erhebung hat dann zutage gebracht, man kann es vielleicht herunterbrechen auf den Satz. Weiße Männer? Ja, genau. US-Museen sammeln vor allem weiße Männer. Sehr interessant. Habt ihr eigentlich schon über die Oscars diskutiert? Noch nicht. Das können wir aber gleich tun. Das finde ich interessant. Weil es geht ja gerade in die andere Richtung. Oscars so black. Ja, stimmt. Also vielleicht noch ganz kurz dazu. Black Lives Matter. 40.000 Kunstwerke, 10.000 Künstler. Das ist die Grundlage der Forschung gewesen und es hat sich gezeigt, dass 85% davon weiß sind und 87% männlich. Weiße Männer sammeln weiße Männer. Aber Sendungstitel. Ja. Eine repräsentative Vertretung der Gesellschaft haben will. Und ich nehme an, das war nicht nur also moderne, sondern auch Renaissance oder keine Ahnung, also ältere Sachen. Nun war aber damals der größte Teil der Künstler männlich und weiß. Aber aus einer historischen Perspektive kann man jetzt nicht sagen, ich hole nur die Bilder von den Frauen, die es halt schon gibt. Aber zum Vergleich, also die US-Bevölkerung ist zu 61% weiß und 50,2% sind Männer. Also das ist ja, glaube ich, ne? Ja, trotzdem, keine Ahnung, hatten ja und die unterschiedlichen Gruppen auch nicht wirklich gleichwertig viel Zeit oder die Geschichte, um sich künstlerisch zu betätigen oder wie auch irgend, ne? So, also wenn man jetzt allein mal so die ganze Kolonialisierung, Sklaverei und so weiter anguckt, so ich glaube, da gibt's schon eine Ungleichheit. Wer sich da jetzt auch, du redest von Renaissance und so weiter, das betrifft ja jetzt auch nicht die ganze Welt auf einmal. So und alle, weißt du, wie ich meine? Also ich hab keine Ahnung. Ja. Interessanter zu schauen, wie es aussieht in modernen Galerien. Da würde ich sagen, da kann man eine Aussage treffen. Also das hier ist übrigens ein Querschnitt, der wirklich bei der Renaissance mitunter beginnt und eben bis in die moderne Kunst geht. Da ist halt in meinen Augen problematisch. Die Quintessenz dieser Forschung sagt eben schon, es ist durchaus möglich oder absolut realisierbar, dass die Vielfalt der gesammelten Künstler vergrößert werden könnte. Und zwar ohne, dass überhaupt der historische oder der geografische Schwerpunkt sich verändert. Also das ist nicht der Punkt. Ganz interessant ist nämlich, die haben dann noch, oder gibt es noch so ein interessantes, so ein Beisatz, dass zum Beispiel gerade eben Werke von afroamerikanischen Künstlern sehr im Trend liegen, ja. Mhm. Aber interessanterweise eben nur 3% der Museumsankäufe von farbigen Künstlern sind oder bei farbigen Künstlern liegen. Also, ne, das ist schon interessant zu lesen. Drüber nachzudenken. Definitiv, ja. Wie auch immer. Also kurzum, alle Museumsdirektoren gegen Schwarze tauschen. Dann wird mich dann nochmal interessieren, wie dann ist seit Trump. Was? Was ist mit Trump? Ja, ob sich seit Trump nochmal eine Wende vollzogen hat, so in den Ankäufen. Wieso in der Politik, dass es ganz viele Frauen in die Politik gehen, in den USA? Ich hoffe, dass es tatsächlich dazu beiträgt, dass da so eine Diversität oder also das Augenmerk mehr in diese Richtung geht. In der Politik ist es messbar, dass mehr Frauen seitdem sich mehr engagieren und so weiter. Ja, ja. Genau. Aber Politik und Frauen, darf ich euch mal noch eine weitere politische Frage stellen? Also dir, Furt, dir, Elias, dir, Sebastian. Was haltet ihr denn von dieser Quotenregel, die sie jetzt für Wahllisten anstreben wollen, für Parteien, sprich ein Mann, eine Frau und ein Mann, eine Frau im Bundestag? Die haben sie ja hier. Zumindest freiwillig bei den Grünen. Ja, na, freiwillig. Freiwillig. Das ist freiwillig. Ich finde Quoten immer problematisch, irgendwie so aus meinem Gefühl raus. Ich meine, ich weiß, wozu sie sinnvoll sein sollen, aber wenn es dazu führt, dass das ist ja dann nicht eine Gleichberechtigung, das ist ja eine Bevorzugung eigentlich. Und das braucht es vielleicht, aber ja. Eigentlich müsste es den gesellschaftlichen Wandel geben, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt, oder? Eigentlich sollte es doch egal sein, ob es mal. Ja, und wie stellst du diesen gesellschaftlichen Wandel her? Ja, ne? Und da liegt das Problem, genau. Aber ja. Es hilft, die Aufmerksamkeit zu schärfen. Ja, ja, das definitiv. Aber ja, wenn da dafür Frauen zum Beispiel sind, ein sehr kompetenter Mann rausfällt. Dann kommen auch noch weitere und so. Wie sieht es der Singer-Songwriter? ich will jetzt schon wieder bei so grundsätzlichen Aussagen irgendwie mich verwackeln, so, aber ich habe keine ich so gehört, wie keiner. das Nebenzimmer hört doch mit, oder? Stimmt, ja. ich glaube doch nicht, also ich habe noch keine Schläge bekommen, keine Nachricht. Okay. Oh, okay. Also es ist dann doch nicht das Nebenzimmer. Dann ist es eine unbekannte dritte Person. Ich weiß nicht, ich glaube, das setzt halt einfach wirklich, wirklich schon in der Erziehung, in den Anfängen, in der Kindheit an. Und fürwahr. In dem, wie, also keine Ahnung, es geht ja schon in der Krippe los oder jetzt, dann Kindergarten in der gesamten Jugendarbeit, so überhaupt sich die Geschlechterrollen einfach sich bewusst damit auseinanderzusetzen und wegzukommen von diesen Geschlechterklischees. Also ich bin absolut nicht der Meinung, dass irgendwie, egal ob männlich oder weiblich, alles gleich. Aber ich bin der Meinung, dass einfach das Geschlecht wesentlich weniger überhaupt eine Rolle spielen sollte. So. Und Ich finde einfach, dass sowohl beide Geschlechter, beide Geschlechter sowohl nicht stark sein müssen oder nur schwach sein können, oder es heißt irgendwie, das eine ist das empathische Geschlecht und das andere ist das, was weiß ich, weniger empathische Geschlecht, oder ich finde das ehrlich gesagt ziemlich erschütternd, also wir setzen uns irgendwie in der heutigen Zeit, im Jahr 2019, irgendwie mit hochkomplexen Dingen auseinander und straucheln dann bei so Fragen wie, wie machen wir das jetzt mit den Toiletten, so irgendwie divers und das ist doch total affig. Also da hast du recht, dass ja. Man, das stimmt. Dass einen das so verunsichert, dass man sich jetzt damit auseinandersetzen muss, oh mein Gott, es gibt tatsächlich ja auch noch was anderes als Mann und Frau, und wenn man dann noch davon anfängt, dass das weiblich und männlich nicht auch unbedingt das weibliche und männliche ist, und dass es da ja innerhalb auch ganz viele verschiedene Facetten gibt. Ach, keine Ahnung. Also das erschreckt mich halt immer wieder. So, dass halt dieses Geschlecht, also in Zeiten, wo es so langsam, naja, fast normal will ich eigentlich auch noch nicht sagen, aber so, wo Homosexualität eigentlich mittlerweile schon überhaupt gar kein Aufreger mehr ist, ist man irgendwie immer noch in Zeiten der Hexenverbrennung, wenn's um Transsexualität, um was auch immer geht. So. Das finde ich ehrlich gesagt erschütternd. Ja, da habe ich eine passende Mail. Du hast ein gutes Stichwort hingelegt, Sebastian. Ich muss da mal noch kurz fortführen. Ich muss aber vorher husten und da muss ich mal schnell meinen Muteknopf drücken. Sonst huste ich euch hier die Ohren voll. Fortführen ist natürlich gut, ich kann übernehmen. Und zwar gab es auf lawblog.de einen Post von einem Anwalt, der dort regelmäßig postet, und der hatte... Udo Vetters übrigens. Und der hatte Post bekommen von einem 13-Jährigen. Und die Post hat ihn so sehr gerührt, dass der Karol die jetzt gerne mal vorliest. Genau, ja. Und zwar schrieb dieser 13-Jährige an Udo Vetters: Guten Tag, mein Name ist Julius, ich bin 13 Jahre alt und würde gern wissen, ob Bruderentzug rechtlich nicht gestattet ist. Mein Vater und meine Stiefmutter sind seit Weihnachten getrennt. Meinen Bruder habe ich das letzte Mal am 17.12. gesehen. Ich will meine Stiefmutter weder anzeigen oder sonstiges. Ich würde gerne meinen kleinen Bruder sehen. Mein Bruder, in Klammern Halbbruder, ist am 13.04.2017 geboren, also nicht mal 2 Jahre alt. Zudem möchte ich noch erwähnen, dass ich bei meiner leiblichen Mutter lebe und meinen Vater jeden Samstag sehe, falls sie denken, dass ich bei meinem Vater lebe. Ich würde nur gerne wissen, was ich machen kann, damit ich meinen kleinen Bruder wieder sehe. Finde ich krass. Da hat der Junge hat echt an den Vetters geschrieben, an den Anwalt, und hat ihn um Rat gebeten. Das finde ich sehr interessant. Und er hat dann, der Anwalt, der Vetters, hat dann halt ihm echt auch geantwortet und auf das bürgerliche Gesetzbuch hingewiesen und darauf, dass Geschwister ein Recht auf Umgang mit dem Kind haben, also mit dem Geschwisterkind. Wenn es dem Wohle des Kindes dient. Genau, wenn es dem Wohle des Kindes dient. Und ja, wollte ich mal dazu sagen, weil Erziehung ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema. Und das passte so gut. Ach Mann, ist das, ach, das ist herzzerreißend. Finde ich toll, wenn so verantwortungsbewusste Kinder, Jugendliche, Heranwachsende so handeln. Das ist schon echt krass. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt die Pause. Du darfst nicht lachen. Das ist die obligatorische Medienkompetenzübungs-Podcast-Pause. So, jetzt mal zu dir, Herr Hackel. Herr Hackel, weil du gerade lachst. Frage an dich. Also, warum er lacht? Sagst, Herr Hackel, ne? Warum? Ich, was? Bin, warum? Genau, der immer lacht. vor allem in Pausen, die Ford Dingsbums macht. Ich habe kurz noch ganz kurz zu dem Thema, wo du gerade Herr Hackel gesagt hast. Ich habe gerade ein bisschen hier in der katholischen Kita im Dorfhaus. Bin da schon allein vom Geschlecht her der absolute. Die absolute Diversität. Oh je. Die Kinder, also sind halt tatsächlich nur Frauen in dem Kindergarten. Und die Kinder. Also nur Erzieherinnen. Mich, ja, und die Kinder müssen mich halt leider mit dem Nachnamen ansprechen, was ich ein bisschen, naja, wie auch immer. Und ich werde wirklich zu 80% Frau Hackel gerufen. Und, hä? Und ja. Du hast lange Haare, ne? Genau, und das ist das Nächste. Ich werde ganz oft angesprochen von den Kindern, aber du bist doch eine Frau, du hast doch lange Haare. So. Und dann greife ich das immer sehr gerne auf von den Kindern. Aber ja, das schön. Wollte ich nur noch mal kurz dazu beitragen. Ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann das voll nachvollziehen. Oder? Weil, ja, Sebastian, ich kenne das nämlich. Ich habe nämlich nicht lange Haare. Ich habe in der Regel eine Glatze und werde deswegen des Öfteren gefragt, ob ich ein Nazi sei. Aber es gibt auch bestimmt auch Kinder mit langen Haaren, also männliche Kinder mit langen Haaren, oder? Gibt es aber nicht dort. Krass. Also, ja, also zufälligerweise natürlich. Und aber also das, ja, das zeigt halt auf der einen Seite, in welcher Gesellschaft die Kinder jeweils aufwachsen, so, ne? Also also jetzt in der wirklich familiären Ebene und so weiter, aber halt auch, wie naiv und unbekümmert Kinder überhaupt an das Thema rangehen, ne? Und was ja dann auch wiederum die Chance ist, dass das Ganze so ein bisschen noch irgendwie, Tatsache, wieder, ja. Was heißt gerade zu biegen, aber wisst ihr, wie ich es meine? Ja, das wollte ich ganz kurz nochmal dazu anmerken. Ja, Kinder mögen es ja, wenn man ihnen das erklärt. Genau. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als mit Kindern über so eine Fragen irgendwie zu philosophieren oder überhaupt mit Kindern zu philosophieren, auch wenn Philosophieren immer so hochtrabend klingt. Aber ja, sie zum Nachdenken anregen. Ja, und weil vieles passiert halt auch über die Sprache und man selber entdeckt irgendwie immer mehr neue Denkanstöße in der Sprache, die Kinder sprechen, weil sie die Sprache einfach noch viel anders und unbedarfter denken. Genau. So. Ja. Vollkommen unvoreingenommen oder unvoreingenommener, als man selbst ist auch, ne? Genau, und Worte einfach auch anders benutzen und mit noch, also ich, ja, keine Ahnung. Aber was war denn jetzt deine... Die machen nicht so Sprechpausen wie ich. Aber Elias wollte gerade die Sprechpause durchbrechen. Ich fände es sehr interessant, wie die Kinder darauf reagieren, wenn sie Bilder von früher von dir sehen. Also als ich meine Dreads noch hatte und ich war Jugendtrainer im Sport, es war auch sehr interessant, wie die darauf reagiert haben im Vergleich zu erwachsenen Menschen und waren die ein bisschen älter als Kindergarten oder sogar Kita. Also Elias, du hattest Dreads? Ja. Fuck. Okay. Okay. Kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Tja, wie stellt man sich? Das ist sowieso so ein Ding, ne? Stimmen und sich vorstellen, wie und was. Also wenn man jetzt kein Bild von dem anderen sieht. Ich hab das Foto von Elias gesehen. Ah ja, das ist doof. Mann, du bist viel zu schnell, du musst das langsamer angehen. Ja, ich muss doch meine Medienkompetenz üben. Stimmt, ja. Das wäre aber über Stimme viel interessanter. Sagen, hier nächstes Wochenende, ja, kommt ja hier der Live-Mitschnitt, da sieht man mich in Bild und Ton. Stimmt. Ja, die Dauerwerbesendung beginnt wieder. Ja. Bei dem Podcast Historia Universalis gibt es unter historia-universalis.fm jeden zweiten Sonntag eine neue Folge. Und jetzt am kommenden Sonntag schon, ja, ne? Mhm. Am kommenden Sonntag, genau, kommt der Live-Mitschnitt, einmal in Ton und in Videoform von einer Live-Sendung, die Elias veranstaltet hat in Saarbrücken zum Thema Tutsi und Hutu oder der Genozid in Ruanda. Sehr interessant. Wow, das ist aber echt ein hartes Thema, auch wirklich interessant. Geil. Ja, tatsächlich, ja. Und ich kann vielleicht noch, soll ich noch mehr droppen, Elias? Oder nicht? Mach, ich weiß nicht was, aber. Naja, sehr interessantes Thema. Was kommt jetzt? Was denkst du? Entweder die darauffolgende Folge von Olli oder das, was noch im Raum steht. Das, was noch im Raum steht. Das ist ja noch nicht klar. Der Typ hat sich nicht gemeldet. Sagen wir es mal so: Wir verfolgen das Thema Tutsi und Hutu oder den Genozid in Ruanda weiter. Und da wird sicher noch was kommen. Ja. Das klingt sehr interessant. Ja, genau. Nee, pass auf, Sebastian, ich hatte dich vorhin angesprochen, denn ich wollte gerne mal ein Thema aufs Tableau bringen. Das ist, ich glaube, ein Leibthema von Fürth. Eigentlich auch ein bisschen meins. Und ich glaube, wir hatten die Gelegenheit, Sebastian und ich, wir hatten die Gelegenheit, mal so kurz drüber nachzusinnieren, letzte Woche irgendwann. Es geht um dieses Artikel 13-Gedöns, was gerade so durch die ganze Welt schwabbelt. Fürth, erzähl mal ein bisschen was daraus und so. Muss ich den Artikel 13 jetzt erklären? Naja, vielleicht schon nochmal, oder? Okay, der ist ja auch bekannt als Upload-Filter, obwohl dieses Wort ja in dem ganzen Gesetzestext nicht drin vorkommt. Aber letztendlich ist es eine Zensurmaschine, meines Erachtens, die dafür sorgt, dass auch unbedarfte Inhalte zensiert werden und früher oder später natürlich auch je nach Gutdünken andere Inhalte zensiert werden können und das automatisch. Und das ist wieder eine der Pausen, noch die ich gehört habe. Genau. Ja, ich dachte, ich lasse auch noch ein bisschen Raum. Ich dachte, da kommt jetzt von euch irgendwas. Ich Widerspruch. Also meinerseits erstmal Widerspruch. Ganz kurz, du darfst sofort, Sebastian. Widerspruch. Dieses Upload-Filter, das ist ja mehr als Upload-Filter und es fehlt vielleicht noch die Information, warum das Upload-Filter genannt wird. Ne? Ja, also okay. Geht darum, dass Plattformen mit mehr als 5 Millionen User oder älter als drei Jahre sind, da gab es noch ein anderes Kriterium, was mir gerade nicht einfällt, dass die halt zwangsweise dazu verpflichtet werden, all das, was auf ihrer Plattform hochgeladen wird, zu überprüfen, ob dort eine Copyright-Verletzung vorliegt. Und das in Echtzeit. Das kann man als normaler Plattformbetreiber, ich sag jetzt mal so Forum oder auch wir, wenn wir 3 Jahre alt sind, wir haben ja auch eine Plattform, da kann man ja Kommentare posten. Da muss man dann irgendwie dafür sorgen, dass das, was da gepostet wird, halt dem kein Copyright verletzt. Und das kann man wahrscheinlich dann so bewerkstelligen, dass man irgendeine API von Google oder YouTube anzapft und dann dementsprechend von denen überprüfen lässt, ob das alles in Ordnung ist, was man da hochgeladen bekommen hat, oder ob das halt nicht der Öffentlichkeit angezeigt werden darf. Und in einer späteren Version soll ja sogar noch ein Online-Abgleich mit der Polizeidatenbank stattfinden. Was? Wo dann direkt so mehr oder weniger die Anzeige rausgeht, wegen Copyright-Verletzung. Okay. Und die Plattformbetreiber werden laut § 12, glaube ich, auch gezwungen, oder besser gesagt dazu verdonnert, mit allen Rechteinhabern Lizenzen abzuschließen oder nach Möglichkeit alles zu unternehmen, um eben Lizenzen zu erwerben. Ne? Ja. So, was sicher die eine oder andere Plattform vor die Frage stellt, wollen wir das? Sind die Konditionen genehm oder nicht? Und jetzt kommt Sebastian ins Spiel. Sebastian. Oh, ja, sorry, ich muss ja gerade nochmal husten. Ja, ja. Hab natürlich gemutet. Zum ersten Mal allerdings, ich habe es jetzt erst gecheckt, dass ich hier auch muten kann. Das kommt dir doch zugute, oder? Ich meine, das kommt dir doch eigentlich zugute. Dir als Künstler. Ja, das ist halt wie alles irgendwie so eine Wippe, ne? Also es gibt halt irgendwie zwei Seiten und ehrlich gesagt, es ist kacke, wenn eine Seite irgendwie, wisst was ich meine, ne? Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert und natürlich habe ich was davon, wenn ich immer Kohle dafür kriege, wenn irgendeiner im Forum von Fußfetischisten Zitat über eines meiner Lieder postet oder aus dem Text irgendwie. Oder ein Instagram-Foto, wo ich meine Füße fotografiert habe, worauf ich ja, glaube ich, dann tatsächlich Copyright habe, oder? Ich weiß es nicht. Ja, klar, wie auch immer. Ist ja dein Foto. Ja, genau. So, aber andererseits würde da, also es würde ja dann durch diese Filter, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, würde es durch diese Filter letztendlich aussortiert werden, weil derjenige, der dieses Foto verlinkt, auch schon allein gar nicht die Rechte dafür besitzt. Und ich glaube, das ist irgendwie einfach eine Idee von Leuten, also genauso auch wie die ganze Verlagsgeschichte halt, ne? Was ist das Paragraph, ist es dann 10, ne, glaube ich? 11. 11. 12. Wie auch immer. Von Leuten, die halt irgendwie gern so ein bisschen das Internet ein bisschen analoger, ein bisschen greifbarer, ein bisschen kontrollierter hätten und denen das zu unübersichtlich ist. Also ich glaube, das ist in der Praxis mit dem freien Internet und auch mit dem Verbreitungswillen und Charakter nicht vereinbar. Und Freiheit bedeutet halt letztendlich auch eine Art von, ja, nicht unter Kontrolle haben. Und das kann ja aber auch im positiven Sinne sein, zum Beispiel für mich als Künstler oder für irgendwen, keine Ahnung, der irgendwas Wichtigeres zu sagen hat als ich, der findet natürlich auch Verbreitung darin, dass irgendwelche Leute in Foren auf ihn aufmerksam machen, ihn zitieren oder Videos hochladen mit Reden, die er hält. So, auch wenn sie natürlich nicht die Rechte daran besitzen, an dem, was er sagt oder wie auch immer. Aber ich finde es natürlich... Ich glaube, ich habe einen echt großen Redeanteil in der Sendung, oder? Ich finde es halt, so dieses Thema auch so Spotify und Co. finde ich halt, ich weiß aber nicht, wie ich drüber denken soll, und wenn ich könnte, würde ich da irgendwie einfach gar nicht sein. So. Ist denn dein neues Album auf solchen Streaming-Plattformen verfügbar? Das ist dort verfügbar. Hm. So. Hm. Das allererste Album allerdings nicht. Das ist nicht mal digital überhaupt, auch nicht down zu loaden, was ja eh keiner mehr macht. Ja. Aber also das ist halt irgendwie, Ich finde es halt kackendreist irgendwie. Da ist halt irgendein Typ, der halt ganz viel Kohle von irgendwelchen anderen Leuten in Rachen gesteckt bekommt, dafür, dass er sagt, hier, ich mache irgendwie, mache einen riesen Bazar auf und schmeiß da deine Werke zum Verleih irgendwie in die Welt für alles und jeden. Und du hast am Ende, wenn du Glück hast, hast du vielleicht ein bisschen was davon, aber ich kann dir auch nicht versprechen, was. Und dann verliert halt alles, was du hast an Wertigkeit und keiner will das mehr, das Bild mehr für sich selber kaufen, aber du wirst ja gesehen. So, das heißt also, du bist alles und jeder redet über dich, aber am Ende will auch keiner in irgendeiner Form das auch so, dass du davon leben kannst, wertschätzen, also finanziell. Ja, ja. Also so diese keine Ahnung. So, also ich wisse, also das ist halt echt zweischneidig, irgendwie die ganze Geschichte. Sind denn jetzt so also Uploads bei YouTube zum Beispiel störend für dich? Oder wirst du bei SoundCloud irgendwo fremd geuploadet? Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt einige Sachen so, also illegale quasi Downloads gibt's so, ne, von dem Zeug. Aber auch das, ich meine, mein Gott, also wer sich die Mühe macht und denkt, dass dem das Geld bringt, irgendwie, das ist ja, das ehrt mich genauso wie jemand, der irgendwas für mir covert und das hochlädt auf YouTube. Ja, aber Geld spült es nicht in die Tasche, ne? Geld spült es nicht in die Tasche, aber ja, ich meine, was soll ich denn? Aber der Anteil machen, ist so geschätzt, wie hoch? Was geht der prozentual irgendwie flöten? Das kann ich, ja, aber das kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist das eine Frage, ob das, sorry, dass ich dich ich unterbreche, aber geht das wirklich flöten? Ich habe da mal so Studien drüber gelesen, dass natürlich geht am Schluss was verloren, aber durch das Internet, wenn man sich halt was raubkopiert oder auf YouTube anhört, dass das Interesse ja auch dadurch größer wird und die Verbreitung größer wird und dadurch dann doch wieder... Okay, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist wahrscheinlich dann der Gang zur Streaming-Plattform Spotify, Apple Music oder wie sie alle heißen, Deezer, ne? Und genau, also das ist das Problem, liegt halt in den großen, in der Philosophie von den Streaming-Anbietern oder überhaupt des Streamings. Also ich finde es ja auch selber total praktisch und ich habe kein CD-Laufwerk mehr. So. Oder irgendwie, und einfach die Musik, man muss es ja nicht mehr besitzen, die Musik an sich, und man kann sich man hat so viel Musik verfügbar, man greift in einen komplett überfüllten Schrank, man macht den auf und alles, die ganze Musik kommt dir entgegen. Ja, was ist denn, wenn sie dir morgen deinen Lieblingskünstler löschen, weil der irgendwie auf Twitter gepostet hat, dass Intersexuelle irgendwie die falsche Toilette benutzen? Ja, dann gucke ich, wie ich so an den rankomme, dann verkauft er hoffentlich CDs. So. Oder ich schreibe den halt irgendwie an. Aber das wäre halt auch noch die Hoffnung an der ganzen Geschichte. Aber ich habe zum Beispiel auch bewusst das aktuelle Album nicht auf Amazon zum Verkauf irgendwie gestellt, also den physischen Datenträger, um da schon mal so ein bisschen wegzukommen. Und ich will längerfristig oder langfristig auch aus den sozialen Netzwerken irgendwie komplett verschwinden und halt wirklich nur noch entweder in echt auf Tour oder halt über meine Homepage verfügbar sein und halt für die Leute existent sein, die halt nach mir suchen. Und ich weiß nicht, also es wird halt... Es klingt ein bisschen so, für mich macht sich da so der Eindruck breit, also es begann ja schon vor Jahren mit so etwas größeren Künstlern, die eigentlich schon fast eine Staatsmacht sind, so wie Madonna und keine Ahnung, dass die Alben, die produziert werden und zum Verkauf angeboten werden, eigentlich nur noch Beiwerk sind zu Konzerten und Tourneen und dort dann aber zum Beispiel die Preise für Tickets oder so massiv nach oben gegangen sind. Also das war so der Eindruck, den ich gewonnen habe, dass das, worum sich eigentlich alles dreht, nämlich die Musik, die da feilgeboten wird, die neu den Leuten dargeboten wird, auf einer CD oder so, das Album, dass die nur noch so eine nachgerückte Rolle haben irgendwie. Deswegen ist der Sebastian im Februar ja auch so wahnsinnig oft unterwegs gewesen. Ja, aber das sind halt alle, ne? Also und das wird halt auch immer mehr. Also immer mehr gehen halt live und sind unterwegs und auch das wird irgendwann übersättigt sein. Es ist eigentlich mittlerweile jetzt schon, glaube ich. und ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickelt. So, mhm. Aber ich finde es halt, ich glaube, also man merkt es zum einen schon so ein bisschen, also man kann eine Richtung erkennen, also schon lange eine Richtung erkennen, in dem, wie Musik produziert wird. So. Also man passt sich dem Hörverhalten der Konsumenten an. So, man produziert so, dass halt irgendwie nach 10 Sekunden der Refrain krachen muss. So. Mhm. Die Leute aber hören sich gar nicht. Schon seit Stock Aitken und Waterman so. Ja, aber ich. Ach, keine Ahnung, ich glaube halt, das Ganze läuft am Ende darauf hinaus, dass also über genau durch so eine Plattform wie Spotify. Es gibt auch Apple Music, es gibt auch Deezer. Ja, es gibt auch witzequatschen.de. Dass halt immer mehr Musik auf den Mainstream, also auf die Interessen, auf das Hörverhalten der meisten und der konsumversprechenden Zielgruppe angepasst wird. So, zugeschnitten also, wird, ja. Zugeschnitten wird und dass alles, was rechts und links davon ist, immer weniger Gehör bekommt, immer abhängiger wird von eben diesen Plattformen, weil es vielleicht das letzte bisschen Zipfel ist, was wo man so ein bisschen Aufmerksamkeit noch erzeugen kann. Und am Ende einfach die Vielfalt flöten geht, worin ich aber auch wiederum eine Chance sehe, weil ich denke, dann gerade wird es auch immer, es gibt zu allem eine Gegenbewegung so und dann, keine Ahnung, was weiß ich, dann sagen dann irgendwann existieren, also guck dir die ganze Metal-Szene an, so, also du hörst davon nichts im Radio, du siehst davon nichts im Fernsehen, so, aber es ist ein unwahrscheinlich großer Markt mit riesen Umsatz, mit extrem treuen Fangemeinden, die live sehr, sehr erfolgreiche Konzerte ermöglicht. Also es wird immer irgendwie eine Gegenbewegung geben zu all dem und ich sehe mich halt tatsächlich mit meiner Musik auch in so einer Gegenbewegung, so, aber ich glaube, das wird die Zeit einfach zeigen. So. Und aber besteht nicht durch die Streaming-Angebote auch die Möglichkeit, überhaupt erst spezielle Musik zu finden und dadurch aber, für diese Auf jeden Fall, aber es wird halt immer schwieriger, was zu finden, beziehungsweise hat man immer weniger den Nerv, was zu suchen überhaupt, ja. Weil man was einfach immer mehr wird, was man irgendwie in die Fresse geschleudert bekommt an Musik ja, und verwöhnt, an Vorschlägen. Ne? Und Sebastian so hysterisch. Ich bin ganz hysterisch, ne? Merke ich auch gerade so. So nein. Nein. Ja. Nee, aber also das, ich sehe das wirklich als ach, keine Ahnung. Ich stelle mir selber oft auch die Frage, ne, warum mache ich das überhaupt? Warum fange ich jetzt, bin ich jetzt auch noch einer von denjenigen, die irgendwie auf Instagram irgendwas posten, irgendwie nach Aufmerksamkeit schreien für das, was sie da an Musik machen und wie auch immer. Warum mache ich nicht einfach meine Musik, lade die in einem Player irgendwie auf eine Seite hoch, auf meine Seite und dann hat sich das und dann soll sich das halt verdammt nochmal rumsprechen. Gibt ja ne? auch so Dienste, die das halt irgendwie komplett oder so ziemlich so gut wie kostenlos anbieten. Ne? Wie jetzt? Also zum Verkauf zumindest, also nicht als Streaming, aber wenn du sie irgendwie verkaufen möchtest, dann nehmen die nur einen absolut geringen Anteil am Verkauf und du kriegst also irgendwie, ich würde mal so sagen, 98% der Kohle? Das kann sein, ja, aber das ist halt nicht da, wo sich die meisten Leute bewegen, ne? Und auch die müssen dann explizit darauf hingewiesen werden, dass es dort zu kaufen ist. Klar, das machst du ja auf deiner Webseite. Genau, also und ich mache das, wie gesagt, ich mache es zunehmend einfach über meine Webseite direkt und am Ende, keine Ahnung, also. Aber muss man die nicht auch erst irgendwie finden im ganzen Wust von Webseiten? Also ja, besteht da nicht dasselbe Problem wie auf Streamingdiensten? Genau, aber ich glaube halt auch an diese Gegenbewegung und glaube daran, dass es auch immer mehr Leute geben wird, die wieder auch offline miteinander reden und die Dinge weiterempfehlen und sagen, hier, guck mal nach Sebastian Hackl oder guck mal nach Medienkompetenzübung und dann geben die das da halt oben in diese Leiste ein und dann und dann bewegen sie sich mal außerhalb von ihrem schon immer beim Hochfahren des Rechners launchenden Spotify-Fenster so. Du meinst also, man soll so URLs noch richtig eintippen, statt zu googeln? Ja, selbst Google, na klar, kannst du auch selbst bei Google eingeben, aber da sind wir ja beim nächsten Thema so. Ich glaube, Google allein ist schon ein riesen Upload-Filter oder der gibt da auch nur, okay, nur, duck, duck, nur go. Eine, ne? Also. Ja. Sorry. Okay, also du bist da, du wankst so hin und her. Also du findest, wenn ich das mal zusammenfassen darf, Sebastian, was diese Artikel 13-Debatte angeht, dass das sicher wünschenswert wäre, dass die Künstler mehr beteiligt würden an dem Geldumsatz, der im Internet passiert. Andererseits empfindest du es schon so, dass es nicht unbedingt notwendig ist, da so die Daumenschrauben anzulegen, da es andere Wege gibt, deine Musik zu beziehen und zu konsumieren, so dass du trotzdem noch Geld damit verdienen könntest. Oder? Ja, also letztendlich wird dieser Artikel 13, wird wahrscheinlich, also wenn es tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden sollte, dann wird es den Mainstream begünstigen, und alle anderen, die mehr hören wollen, werden sich von der Plattform abwenden oder was auch immer, von den Foren oder und werden halt selber wieder andere Wege finden, um halt die Vielfalt wieder zurückzugewinnen, nach der sie suchen. So, ich glaube, also optimistisch formuliert, aber ich glaube halt, dass das Internet ist nicht die Zukunft von allem und jedem. So, und ich glaube, es wird sich halt auch viel in Zukunft außerhalb dieses Internets stattfinden. So, und ja, und ich glaube auch, YouTube wird irgendwann nicht mehr die Nummer 1 im Videodingens sein und auch Facebook nicht mehr das Nummer 1 Social Media Netzwerk. So. Der ARD-Vorsitzende hat ja jetzt gesagt, er möchte, dass Europa eine Plattform entwickelt, die Facebook und YouTube entgegenstehen. Netflix für Arme, oder? So ein bisschen. Faceflix. Faceflix auch gut. Na okay, vielleicht mal so als Tipp, also ihr könnt natürlich jetzt trotzdem Sebastian auf Instagram folgen unter Sebastian Hackel. Ja, aber erwartet nicht, dass ich da irgendwas Interessantes poste, wenn es nicht irgendwas Interessantes Füße. Gibt, ne? Genau, außer Füße. Das ist der Fuß-Account von Sebastian. Aber vielleicht noch, Elias, tut mir leid, du bist ganz schön in die Ecke getrieben worden jetzt von uns. Das tut mir jetzt. Finde ich auch. Ja, weil ich höre zu und ich finde aber gut, dass du nachfragst und Kontra gibst. Das finde ich gut, weil das ist ja sinnvoll. Also ich würde es mal so formulieren. Ich will jetzt hier nicht alles verteufeln und so. Und ich bin anderer Meinung als Sebastian und denke, das Digitale wird noch viel mehr zunehmen. Aber das sei dahingestellt, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber vielleicht noch Ich kann ja mal meine Meinung auch dazu geben. Bitte, ja. Auch zu Artikel 13 und so weiter. Also ich denke, dass das Urheberrecht eine Überarbeitung braucht, eben damit Künstler mehr Einfluss darauf haben, was passiert und was nicht passiert mit ihren Werken. Das kenne ich auch aus der Wissenschaftslektüre genauso. Es kann einfach eigentlich nicht sein, dass dein Werk irgendwo auf irgendeinem Server liegt und du kannst nichts dagegen machen. Aber das ist eine ganz andere Story. Viel schlimmer, dein Werk liegt auf irgendeinem Server und man kann nicht drauf zugreifen, ohne dafür zu bezahlen. Man selber meinst du jetzt? Ja, oder andere. Das eigene Werk, oder? Ja, ja, du selber, aber auch andere. Also, dass Werke gemeinfrei werden, wenn sie schon vom Staat bezahlt werden, aus der öffentlichen Forschung. Ja, es geht es hier um einen Fall, dass halt, aber da kann die EU halt jetzt wenig für, aber das die Amis scannen ja sehr viele Bücher ein, also Google auch. Und da ist halt einiger Schindluder mit betrieben worden, dass jetzt die Amis die ganzen Wissenschaftsbücher haben, die halt hier nicht frei sind. Und dann will der Mensch jetzt das Buch in eine zweite Auflage geben. Aber dann sagt jeder Verlag in Europa, machen wir nicht. Weil sie wissen ganz genau, es verkauft sich nicht, weil es halt über VPN-Clients halt frei zur Verfügung ist. Natürlich ein interessanter Punkt, ja. Ja, aber auch hier in Sachen Streamingdienste. Es ist wirklich ein zweischneidiges Brett, auch in meinen Augen, Schwert. Ich entdecke in den letzten Monaten sehr viel über Spotify, aber trotzdem merke ich natürlich, wie das mich auch auf der anderen Seite wieder eingrenzt, weil es mir dann immer wieder dasselbe vorschlägt. Mhm. Also ich muss ja dann die Mühe machen über das Internet, also über DuckDuckGo oder man nenne noch mehrere Plattformen. Darf ich kurz? Plattentests.de, sehr schöne Seite, interessante Rezensionen von Alben und so weiter. Oder die Seite, zum Beispiel, das sind die, die ich immer so gerne nutze, plattenvorgericht.blogspot.com. Also es gibt schon durchaus Möglichkeiten, woanders zu suchen, ja. Aber sprich weiter, bitte. Genau, also muss ich einen Umweg über solche Sachen machen, sei es, dass ich bei Last.fm einfach nur angebe Paolo Conte und suche, was ähnlich klingt. Und finde dann sehr viele interessante Sachen. Aber ich habe dann wieder die Möglichkeit, auch wenn man jetzt unterwegs ist und jemand erzählt einem, ja, da voll den coolen Musiker. Und dann kann man schnell sein Handy rausholen, gibt Spotify, gibt ja, ein. Ja. Ach, klingt cool, will ich mir mehr anhören, klick auf Folgen, mach's meiner Playlist dazu und hab's zu Hause. Ja. Und vergesse es dann nicht wieder, wie es vielleicht passiert wäre, wenn ich im Vollsuff mich mit einem Kumpel unterhalten hätte, der erzählt mir was. Also. Wie ist es denn mit Remixes? Ha, da gibt's bei Sebastian gibt's tatsächlich so einen Remix, ne? Das ist auf Eis gelegt erstmal, weil es da. Gab's da nicht mal einen? Ja, aber da gibt's, wir sind in Verhandlungen mit dem Verlag, also mit meinem Verlag, ja, also quasi. Ja. Ach, da gibt's. Ist da schon nicht einfach, ne? Jetzt stell dir noch vor, Artikel 13. Da muss so ein Computer auf einmal entscheiden. Ja, nein. Der muss einfach nur 1 oder 0 sagen. Das Interessante an dem Remix ist tatsächlich, dass halt, also es wurde ein Lied von mir geremixed von einer Gruppe und die hat in diesem Lied aber eine Klaviermelodie von Rammstein. Also einen ganz alten, Hit, Happy Birthday, aber nicht dieses Geburtstagslied, sondern dieses Happy Birthday. Ich weiß nicht, wie heißen die denn? Auf jeden Fall haben die halt da auch diese Klaviermelodie verwendet. Ich hätte das gar nicht rausgehört, aber das haben die dann halt irgendwann im Nachgang, nachdem wir uns schon irgendwie das veröffentlicht hatten, noch gesagt. Und dann musste man das alles wieder erstmal canceln. Und oh nein. So was kann YouTube automatisch feststellen. Ja, super. Ja, also ich glaube, man sollte sich halt einfach auch mal so ein bisschen ich finde, Elias hat ja schon auch gesagt, so man bekommt dann Vorschläge, ne, über diesen Streaming-Anbieter und was würde dir auch gefallen und so weiter, aber irgendwie ist das dann wie so eine Endlosschleife in immer wieder den gleichen Sumpf, so habe ich das Gefühl, also man entdeckt halt nicht wirklich auch mal was Neues, also gerade ich merke halt immer wieder, dass mich auch ganz unterschiedliche Musikstile oder Künstler auch erreichen und sowas höre ich dann halt tatsächlich oder auf so eine Sache stoße ich dann nur, wenn ich mich halt mit neuen Bekanntschaften oder zufälligen Bekanntschaften oder halt auch mal neuen Leuten unterhalte. Ja. Aber das, ja klar, man kann dann direkt darauf vielleicht gucken, finde ich das auch auf Spotify oder so. Aber ich weiß es nicht. Also. Können wir doch wieder jetzt die Dauerwerbesendung daraus machen. Wir haben ja auch Historia Universalis Playlists für die Veranstaltung. Stimmt, auf Spotify. Auf Spotify. Stimmt. Also als ich Sebastian Hackel bei YouTube eingegeben habe, wurde mir direkt Annen May und Kantereit vorgeschlagen. Was? Sofort also Beschwerde einlegen, Sebastian. Annen May, Kantereit klingt ein bisschen wie Annegret Kramp. Fällt mir gerade auf. Okay. Okay. Ja, diese Algorithmen sind schon eine interessante Sache. Ich glaube, das hat alles so seine Haken und Ösen und seine Tücken. Das passiert halt mit diesem Upload-Filter, ne? Da ist halt auch so ein Algorithmus, der einfach entscheidet, ja, nein. Wo sich jetzt heutzutage Gelehrte zusammensetzen und wochenlang diskutieren und irgendwelche Urteile fällen, das muss das Ding in Millisekunden machen. Ja, aber Elise hatte von Satire gesprochen. Was darf Satire, ne? So, wie soll denn das ein Algorithmus, ein Computer auswerten, wenn es irgendein Bild So, irgendwie einer Memes. Postet ein Bild, wo, ja, ne, also das kann man doch gar nicht, das geht da nicht. Also das wird ein Computer in Programmierung nie schaffen und das zum Glück so zu bewerten, wie es gesellschaftlich auch in dem Kontext und in der Zeit einzuordnen ist. So. Also das geht da gar nicht. Apropos Memes. Ja, wenn Artikel 13 durchkommt, dann ist ja die ganze Internetkultur, die sich entwickelt hat, die ist ja total im Arsch. Ja. Das stimmt. Ja, also das könnte interessant werden, ja. Darf man dann auch in so einer WhatsApp-Gruppe, die ja nur 500 Leute umfasst, nee, die ist größer, ne? Die können ja größer sein. Aber nicht 5 Millionen. Aber WhatsApp selber hat ja mehr als. Kann man da noch so Memes teilen und so Bilder teilen dann? Oder wird das dann auch gefiltert? Gute Frage. Ja, jedenfalls hätten Anwälte sehr, sehr viel zu tun. Und ich finde das einfach unrealistisch. Und wenn es halt durchkommen sollte, und ich glaube, je mehr das Internet in seinen grundwesentlichen Zügen irgendwie. Also es wird einfach an Reiz verlieren. So. Das. Ich weiß nicht. Du Fuchs, ich hab dich durchschaut. Naja, da hat ja noch irgendwie Sebastian, so einer letztens gefordert, man soll doch irgendwie das ganze Darknet abschaffen. Ja, so. In so einer Demokratie würde man so ein Darknet ja nicht brauchen, das wäre ja alles nur Missbrauch. Ja, einfach mal so. Licht anmachen. Genau, Licht anmachen, habe ich auch gerade schon wieder so eine Beschränkung, die dann mal eben einfach gefordert wird. Aber Leute, ich glaube, ich habe gerade Sebastian durchschaut, der alte Fuchs, der hofft darauf, der zählt die Tage, dass das Internet quasi kaputt geht, damit er mit seinem anachronistischen, analogen Kram wieder richtig ordentlich Geld scheffeln kann. Das ist schon kaputt. Naja, vielleicht ist das Internet eines Tages nur so eine Art Transportsystem von Informationen, die halt für das alltägliche Leben, ne, für die, was weiß ich, das autonome Fahren, den ganzen Scheiß, die Industrie zuständig ist und das irgendwie alles im Hintergrund steuert, aber man selbst, vielleicht merken wir es dann am Ende gar nicht mehr, dass wir irgendwie plötzlich quatscht uns einer an der Bank, hey, hast du schon mal das und das gehört? Und dann ist es irgendein Android. Hast du nicht Microsoft oder HoloLens gesehen? Oh, gibt's da was Neues? Ja, Microsoft hat auch jetzt eine zweite Version der HoloLens-Brille vorgestellt. Und die ist schon echt fett. Also, was die so alles kann, die zaubert dir halt so eine Augmented Reality in dein ganz normales visuelles Feld. Die scannt wirklich 3D alles total korrekt ab. Und lockt dich auch automatisch in dein Microsoft-Konto ein, nachdem es deine Augen registriert hat. Also die folgt deinen Augen, die folgt deinen Händen, die folgt, was so in deiner Umgebung passiert und beamt das Ganze auch noch irgendwo hin, sodass andere Leute sich da einloggen können und man kann da Konferenzen abhalten und man kann Apps irgendwo hinschieben und man kann das Ganze natürlich auch fürs Militär einsetzen. Ja, und ich hoffe doch sehr, dass die Microsoft-Mitarbeiter gesagt haben, nö, das wollen wir nicht. Das haben sie ja. Also sie haben offen einen Brief geschrieben und haben sich beschwert, dass sie niemals in ihrem Arbeitsvertrag unterzeichnet hätten, fürs Militär zu arbeiten. Und das, weil Microsoft irgendwann mal so einen Auftrag gekriegt hat über 480 Millionen Dollar, um halt so eine Brille da zu entwickeln und denen zur Verfügung zu stellen in mehrfacher Ausführung. Mal kurz eine Frage an Elias. Ist denn, du bist ja der absolute Geschichtstyp, so, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber jetzt mal so, mal so zum Thema Zensur und dem Ganzen. Ist das denn geschichtlich so, also wirklich von, keine Ahnung, noch bevor Jesus geboren wurde? Nee, aber bis heute, also war denn Zensur jemals nachhaltig erfolgreich oder also hat das jemals überhaupt die Menschen tatsächlich also weißt du, wie ich meine? Also ja, ja. Dieses, ich würde fast sagen, gab es denn jemals eine Zeitspanne, in der es keine ohne Zensur, genau. Ja, dementsprechend lässt sich schwer sagen, wie es wäre, also hundertprozentig durchgehalten hat Zensur eigentlich nie. Das ist klar, aber Es besteht natürlich die Frage, inwiefern es gewesen wäre ohne Zensur. Also man merkt ganz klar bei Diktaturen, Monarchien, da hat die Zensur gewirkt. Also wenn man dann vergleicht, wie viel... Aber auch mal wieder eine Gegenbewegung oder eine Kraft, die dagegen gewirkt hat, erzeugt, oder die es letztendlich dann gekippt hat, oder? Oder weiß ich nicht. Ja, ich überlege gerade. Also manchmal ist es wahrscheinlich auch nur deswegen gekippt, weil der Monarch oder Diktator verstorben ist und dann irgendwie ein anderer an die Macht kam. Also muss nicht immer eine Gegenbewegung gewesen sein. Manchmal wurde es ja dann auch noch schlimmer. Ja, oder also irgendwann schon, aber wenn es 200 Jahre, also keine Ahnung, die preußische Monarchie, die hatte von Anfang an, also gut, von Anfang an nicht, aber seitdem wir quasi von dem Preußen sprechen, was wir heute kennen, hatten die Zensur. Das war gar keine Frage. Es war damals ganz normal. Man durfte halt nur das schreiben, was der König zuließ. Aber gab es da eine wirkliche Gegenbewegung? Nicht wirklich. Klar, immer gab es dann die Aufklärer, und aber haben die sich extrem gegen diese Zensur gewehrt? Ja, aber waren schon wenig Menschen. Apropos Könige und so. Darf ich mal einen Filmtipp abgeben? Ich habe einen super coolen Film gesehen. Ich glaube, das ist einer der besten Filme, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, ohne Übertreibung. König der Löwen. Genau. Scheiße, ich habe den Mute-Knopf nicht gedrückt. Naja. Genau, nehme ich den Film The Favorite. Das sagt mir sogar was. Unbedingte Sehempfehlung an alle, die hier gerade mitwirken oder die zuhören, ist ein köstlich. Und das Interessante ist, ich sage das ja nicht umsonst, weil wir haben ja hier einen Wissenschaftler, einen Historiker in der Runde, der Film orientiert sich da sehr an, wie es immer so schön heißt, wahren Begebenheiten. Also es ist tatsächlich so, ich habe es nochmal nachgelesen, es geht hier um die Königin Anne, also von Großbritannien, und die Machenschaften drumherum und die Intrigen, die da gesponnen werden. Und zwei der drei Hauptpersonen und auch die Königin, die haben also alle existiert so. Und das lief nahezu so ab. Und ganz interessant ist, dass die eine Figur, eine Person tatsächlich in der Linie des in der Churchill-Linie steht. Das heißt, Churchill hat also die Churchill-Dynastie hat schon zu dieser Zeit, zur Zeit der Königin Anne, seine Finger im Spiel gehabt. Ja, also super cooler Film, hat mir unglaublich viel Spaß bereitet. Es war super, super. So. Und jetzt, wir sind bei roundabout 2 Stunden oder so. Ich würde vorschlagen, damit wir, wenn du da zustimmst, Furt, damit wir irgendwann mal wieder Gelegenheit haben, dass Elias wieder mal mitmacht und vielleicht auch Sebastian wieder mal mitmacht, dass wir es nicht so lang machen, sonst sagen die nämlich, oh Gott, nee, die machen wieder 3 Stunden, da machst du nicht mehr mit oder so. Aber wir könnten vielleicht noch zum Abschluss das Thema, was Elias vorhin aufbrachte, Oscars ansprechen. Seid ihr da drin im Stoff? Ja, ich würde noch ganz gerne die Zensur zu Ende bringen. Ach man, okay. Also würde ich noch 1-2 Wörter für appellieren. Einfach, weil ich ja gefragt worden bin. Ich habe mir noch ein bisschen in der Pause, wo ich über Favorite nachgedacht habe, auch über die Zensur nachgedacht. Und ja, eine Gegenbewegung im Endeffekt hat das immer herausgefordert, klar. Aber erst wirklich stark in den letzten Jahrhunderten, aber auch erst eine massendeckende Zensur möglich war, also umso stärker die Zensur werden konnte, umso stärker konnte die Gegenbewegung werden. Wenn wir bei den Preußen bleiben, natürlich, die großen Zeitungen, die waren zensiert, das ganz klar, aber das wussten halt auch alle. Und Mund-zu-Mund-Propaganda konnte halt nicht zensiert werden, aber das war ein wichtiger, großer Austausch über die Händler, die durchs Land zogen, und dementsprechend war vielleicht einfach nicht der Druck, der durch die Zensur erzeugt werden konnte, so groß, als dass es einen großen Gegendruck geben konnte. Da ging gerade meine Gedanken hin. Aber jetzt können wir gerne zu den Oscars. Danke, das war nochmal ein interessanter Gedanke, den du da eingebracht hast. Ja. Eigentlich ein dystopischer Gedanke. Also, ne? Sind wir der richtige Podcast zu? Stimmt. Okay. Wer hat Oscars geguckt? Wurde das eigentlich übertragen? Ja. Ja, okay. Aber der große Skandal, es gab irgendwie drei Kategorien, die nicht mehr live übertragen worden sind. Nämlich Kurzfilm? Nee. Ich weiß es nicht. Es war irgendwas Technisches. Maske, Kamera und sowas, keine Ahnung. Okay. Aber ich habe die Ergebnisse mitbekommen. Und hat einer von euch Black Panther gesehen? Ja. Fandest du ihn gut? Kolonial-rassistische Scheiße. Ja, oder? Absolute Kackscheiße, Entschuldigung. Also ich weiß nicht, also der Film ist doch nur bei den Oscars, weil er nur Schwarze hat, oder? Vermutlich. Ich nehme an, dass das der Fall ist. Aber der Film an sich ist ja ein ich weiß überhaupt nicht, warum der so gefeiert wurde. Nur weil da tatsächlich, also nur in Anführungszeichen, nur weil da Afroamerikaner mitspielen die ganze Zeit. Ansonsten ist er doch einfach nur, also wirklich, als ob man sich da irgendwie so einen Tropenhut aufsetzte und irgendwas und die Flinte umschnallt und zuguckt. Was soll das? Also, Das finde ich halt problematisch. Klar, die Oscars waren in der Zeit davor, Oscars so white und das war problematisch. Es gab, also Schwarze waren unterrepräsentiert, wo dann auch wieder die Frage steht. Da fällt mir ein, inwiefern gibt es denn, also man muss ja Leistung unabhängig von Hautfarbe bewerten und vielleicht gab es einfach weniger schwarze Schauspieler. Quotenregelung. Die ist ja, glaube ich, meinst du, es muss immer... Muss immer ein Schwarzer, ein Weißer. und eine Frau und ein Mann. Ja, dann wird Genghis Khan irgendwann von einer Afrikaner gespielt, von einer afrikanischen Frau spielt Genghis Khan. Blackfacing, könnte man wieder machen. Man könnte einfach nur weiße Schauspieler nehmen und die schwarz anmalen oder so. Nee, was mir eingefallen ist, es gab ja noch einen weiteren Kandidaten bei der Oscar-Nominierung, diesen Green Book-Film, wo genau das Thema, nämlich Rassismus in der US-amerikanischen Bevölkerung und in den Südstaaten auch teilweise thematisiert wird, aber eben auch wieder auf eine Art und Weise, die mich frösteln lässt, weil es halt so weißer, guter Freund lehrt dem Schwarzen irgendwie, wie es geht. So ein bisschen habe ich gelesen. Ich weiß es nicht, habe ihn nicht gesehen. Hat ihn jemand gesehen von euch, Green Book? Nein. Alle schlafen schon? Nein. Herr Hackel auch nicht? Nee. Nee, nee. Gut. Ich gucke fast gar keine Filme, muss ich gestehen. Hervorragend. Also super Thema. Gut, das ist interessant. Also ich glaube, das gilt es weiter zu beobachten. Diese übertriebene, wie nennt man das dann? Ja, diesen Versuch da irgendwie. Blackwashing. Blackwashing, sehr gut. Genau. Das ist so ein Zeitgeist-Ding, was die auf Biegen und Brechen versuchen, eben dann mittels solcher Entscheidungen wahrscheinlich zu tragen. Also jetzt mal wieder schöne Nachrichten oder was? Ja, die da wäre, gute Nacht und tschüss oder was? Nein, warum? Ich habe morgen frei. Weil du da, ja, du bist der Einzige, der morgen frei hat, alle anderen nicht. Haben wir noch gute Nachrichten? Ich habe was Lustiges. Niemand fällt was ein. Was ich denn? Ich habe was Lustiges im Trello gefunden. Donald Trump. Kann ja nur lustig werden, oh, oder? Oh nee. Oh, weißt du, jetzt kurz vorm Schlafen gehen der Typ noch. Aber es ist wirklich lustig. Ja, dann sag halt. Donald Trump hat per Dekret angeordnet, dass jetzt Weltraumstreitkräfte geschaffen werden. Ja, ist doch schon lang passiert. Ja, ne. Also die Space Force, die existiert doch schon seit ein paar Wochen. Ja, ist jetzt nicht die neueste Meldung. Aber sowieso ist das schon lange. Ja, ja. Sowieso ist das ja schon lange passiert. Die haben ja schon seit Ewigkeiten so Laser in ihren Satelliten verbaut, mit denen sie da irgendwie andere Sachen abschießen können und so. Dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann. Ich konnte mal dieses Chewbacca. Ja, ich würde gerade sagen, war das gerade Chewbacca? Hervorragendes Stichwort. Liebe Freunde, wollen wir es mit dieser wunderschönen Donald Trump Star Wars Geschichte belassen und vielleicht zum Abschied noch ein gemeinsames Chewbacca von uns geben? Nee, ich finde, zum Abschluss sollten wir uns doch irgendwie was Ruhiges gönnen und wegträumen oder so. Ja, das finde ich eine gute Idee. Also vorher sollten wir uns natürlich noch ordentlich verabschieden, aber ja, ich will euch beiden ganz herzlich danken. War eine geile Party mit euch. Danke, dass ihr in unserer Jubiläumssendung dabei wart. Und ihr seid auch immer wieder gerne herzlich eingeladen, falls ihr einfach mal Lust habt, am Montagabend mit uns zu quatschen. Allen anderen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Und dir, mein lieber Carol, danke ich natürlich wie immer ganz besonders fürs Dabeisein und den ganzen Kladderadatsch drumherum. Ja, ich gebe den Dank zurück an dich und vor allem auch an unsere Gäste. Danke, Elias, dass du die Zeit aufgebracht hast, mit uns zu sprechen und dich mit einzubringen. Ich fand das sehr interessant. Und an dich, lieber Sebastian, auch ein herzliches Dankeschön, dass du so geduldig mit uns warst und mit uns diskutiert hast. Ich bin sehr erfreut, dass wir so schön zu viert miteinander Zeit verbracht haben. Und nun, ich sag schon mal Tschüss und zur Verabschiedung oder vielleicht zum Einschlafen für alle. Darf ich noch jemanden grüßen? Oh ja, bitte, grüß. Wen möchtest du denn grüßen? Ich würde gerne Elias' Freundin grüßen. Danke fürs Zuhören. Und das war's auch schon. Ja, vielen Dank auch dass ich dabei sein durfte. Ich bin auch ganz Konfetti benetzt. Und von dieser Party. Und Elias, hier, ne, wenn ich im Saarland bin, dann lass doch mal Basketball spielen. Habe ich lange nicht gemacht. Carol kann auch Basketball spielen. Yes, bin dabei. Hey, das wäre cool. Oder? Das wäre doch cool. Definitiv gern. Also Carol hat zumindest einen Basketball auf seiner Amazon-Wunschliste. Oh Gott. Aber auch ein DC-297. Ja, genau. Also ihr könnt da gerne drauf rumklicken und Sachen für uns bestellen. Gut, also nochmal, Sebastian, danke, Elias, danke, Furt, vielen Dank, es war super cool. Und jetzt spielen wir euch noch ein schönes Lied, natürlich von wem sonst, von Sebastian Hackel, nämlich ein schönes Einschlaflied namens Ein Elefant. Ein Elefant niest in den Sand und findet eine Nuss, sie geben sich die rechte Hand, dann die linke und zum Schluss ein Kuss. Dein Traum verrät, wie die Zeit im Schlaf vergeht, wie die Zeit im Schlaf vergeht. Der Mond hellwach im Wolkenbett sagt der Sonne gute Nacht. Gute Nacht, wenn die Nuss nur eine Schale hätt, die's ihr warm und kuschelig macht über Nacht. Dein Traum verrät, wie die Zeit im Schlaf vergeht, wie die Zeit im Schlaf vergeht. Der Elefant hat große Ohren, deckt die Nuss mit einem zu ganzen Ruhe. Fast hätten sie die Zeit verloren, sind ganz müde, so wie du, so wie du. Dein Traum verrät, wie die Zeit im Schlaf vergeht, wie die Zeit im Schlaf. Wie die Zeit im Schlaf vergeht. Und ich stelle mir tatsächlich vor, wie sich jetzt der Elefant die Pfote an den Rüssel hält, damit er nicht niest. Leute, ihr seid großartig. Ja, echt, war klasse. Danke. Es tut mir so leid, dass Elias so wenig zu Wort gekommen ist irgendwie. Und fort, ich wollte. Mach dir mal keine Sorgen, er ist hart im Nehmen. Nee, um Himmels Willen habe ich gar nicht so aufgefasst. Alles okay, alles cool. Von mir auch, also. Ich fand die Sendung cool, also hat echt Spaß gemacht mit euch. Ich habe die ganze Zeit aber echt, und da sind wir dann wieder beim Thema Empathie, ne? Ich hatte die ganze Zeit so Sorge, dass Elias und Sebastian so voll wegnicken, weil ich dachte so, sehr interessiert zugehört. Also ich finde das ja sehr interessant, was beredet worden ist. Ja, wobei, also wir haben uns jetzt nicht am Plan. Also gut, also nochmal danke, dass ihr die Geduld. Aber ich fand die Version einfach viel, viel geiler, als wenn wir uns an den Plan gehalten hätten. Sondern es kamen einfach Gespräche auf und die waren einfach super interessant. Also das können wir echt gerne nochmal wiederholen, falls ihr Bock haben solltet und Zeit. Ah, ich habe ganz, warte mal. Ja, wisst ihr, das ist Künstler. Genau. Nein, sorry. Das Schnösel. Ich wollte einfach nochmal lustig sein. Nochmal. Ich hab die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ihr alle früh raus müsst, also anschließend meiner Wenigkeit so. Und ich denke immer so, oh Gott, hoffentlich wird es nicht zu lang. Und, Die hätten sich schon beschwert. Wir müssen jetzt abkürzen. 12 an der Uni sein, also alles gut. Was? Okay. Ja, Studenten. No, genau. Das ist einfach noch im Saarland. Ja. In Saarbrücken, oder was? Studierst du dann? Ja. Zum Frühstück erstmal Weinschorle trinken. Carol, guck mal kurz auf dein Handy. Ich habe dir ein Bild geschickt. Oh Gott, nein. Ich ahne Schlimmes. Mit Dreadlocks oder was? Ist das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle habe. Mein Gott. Oh, dürfen wir das posten? Als Titelbild für die Sendung. Fuck! What? Wer bist denn du? Wer ist denn das? Heilige Scheiße, Leute, wenn ihr das sehen könntet. Krass. Ey, du siehst voll. Warte mal, hä? Bist du nicht verarscht? Das ist doch der Hackel. Ey, wirklich? Das sieht voll aus wie der Hackel. Naja, das sind wahrscheinlich alle Dreadlock-Typen. Naja. Darf Carol mir das weiterleiten? Ja, darf er gerne. Pass auf, das mache ich jetzt real aber live. Das sofort. Das ja? ist ja zum Glück nicht WhatsApp, weil dann kannst du dann nur 5-mal weiterleiten oder so. Ja, ich muss es ja jetzt 5-mal weiterleiten, weil Sebastian ist ja bei WhatsApp. Ey, ich bin auch hier bei Signal. Ja. Bist du bei Signal? Nee, Telegram. Na gut, Telegram beim Russen. beim Russ. So, weitergeleitet, mein Guter. Kannst genauso gut WeChat nehmen vom Chinesen. Oh Mann, wenn es nach mir ginge, dann nix. Was haben wir denn hier? Guck mal. Na, doch, das ist genau das, was du gesagt hast, ne? Sich so aus den sozialen Medien zurückziehen und den Großen den Rücken kehren. Das ist genau das, was ich meine, so mit dann einfach weg von Telegram und WhatsApp und Co. Sondern einfach sagen, wenn du mich erreichen willst, dann schick mir entweder eine scheiß SMS oder nimm Signal. Ja, ich weiß nicht, also ich kenne tatsächlich einige Leute, auch wirklich junge Leute, die halt, die nur ein Festnetztelefon haben, so, ne? Das finde ich auch irgendwie mega sympathisch. Das ist aber was, auch, das ist voll Retro, Alter, was ist das denn, ey? Ja, das erinnert mich, keine Ahnung. Das erinnert mich an diese Porno, kennt ihr diese geilen? Festnetztelefone sind auch Voice over IP Internet. Und kann abgehört werden, also ist auch nicht am Ende zu Ende verschlüsselt. Ja, aber es geht so um das Grundsätzliche, immer erreichbar sein, immer direkt antworten müssen und so. Und auch keine Ahnung. Was war das denn? Das war, glaube ich, die Reaktion auf dein Bild. Tja, krass. Soll ich noch Nacktfoto von mir mal in die Runde schmeißen? Naja, okay. Das komm, ich habe dich gestern in der Badewanne gesehen, das hat mir gereicht. Ich hab nicht meinen Schniedel gezeigt, come on. Du hast ja am Nippel rumgespielt. Wo hat er sich dran rumgespielt? Am Nippel? Quatsch, das war. Das war der Herr Fischer. Penis. Das war ja, aber lustig, du hast, Elias, du hast extrem, wie sagt man, saubere, hast du viel so mit so einer Filznadel gearbeitet? Ja, ja. Ja, krass, ja. Ja, ich wollte auch immer so ein Bandana-Dings drüber machen, aber das habe ich dann irgendwie doch nie gemacht. Aber ja, lustig. Ja, ja, so konnte man es halt schön so zusammen machen, wenn man mit Bandana nach hinten geht, schon hat man sie dann zusammen. Ja. Ja, Leute, da seid ihr jetzt leider raus, Carol und Dings, ne? Ja, bei mir fallen sie auch schon so langsam aus. Also ich kann mir auch wahrscheinlich ich sag keine nur, Dreads unten machen. Rum, unten rum. Nee, da sehe ich so aus wie du oben rum. Oh nee, lass mal das jetzt drauf. Leute. Übrigens, die Aufnahme läuft noch, ne? Das erinnert mich gerade, kennt ihr diesen Porno-Dialog? Da sitzen so aus den 80ern oder Mitte, Ende 80er, da sitzen so ein Mann und eine Frau in so einem Raum mit so einem runden Tisch, so einem Metalltisch, darauf steht ein Telefon mit Wählscheibe und die sitzen so an diesem Tisch und er sagt so, im Ruhrpott-Slang so, ja, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Und sie so, ja, ich weiß auch lass nicht, was denkst du denn? Genau, kennst du das? Nee. Kennst du das? Wahnsinn. Und er so, du, der John und der Robert, die haben mir mal erzählt, die wollten gerne mal mit dir ficken. Und sie so, oh, na, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und er so, naja, das ist doch mal richtig gut und geil, wenn drei Männer ficken können mit dir. Und sie so, na, wenn du denkst, ich mach doch alles, was du sagst, ich liebe dich doch. Gut, dann rufe ich jetzt mal Robert und John an. Und dann nimmt das Telefon in die Hand, wählt irgendwie die ganze Zeit eine Telefonnummer und sagt so, ja, hallo, die Sibylle, die will mit euch ficken. Kommt ihr rum? Okay, alles klar. Wahnsinn, Wahnsinn. Großartig, großartig. Ich glaube, da muss ich auch noch mal was suchen. Die Aufnahme rein. Läuft noch? Ja. Naja. Aber jetzt, wo du das so diesen Dialog, warst du die Synchronstimme? Ja. Ich glaube, dich wiedererkannt zu haben. Ich war das Wählscheibentelefon. Genau. Ja, den kann ich nicht. Ich kann nur, das ist Kacke. Also, das ist ja Kacke. Ja, die Kacke. Das ist ja Kacke. Ja. Das ist ja, ja, genau, das ist ja Kacke. Darf, darf, dat. Genau. Sorry. So, jetzt geht die Party nämlich richtig los. Ja, ja. Also ich bin schon drüber und ihr? Scheiß drauf. Ja. Ja. Naja. Ja, warum hast du eine Maske auf? Egal. Oh, mit der Stroh. Okay. Gut. Alarm. Und ich sag Alarm. Weil der Waldmeister. Hä? Deswegen liegt da Stroh rum. Alter, guten Wald. Tag, ich bin der Klempner, ich soll ein Rohr verlegen. Oh, kommen Sie rein, hier unter meiner Küchenzeile, da ist das kaputte Rohr. Aha, Sie haben aber auch ein großes, naja gut, okay. So, ihr Lieben. Ja, ihr Siphon stinkt. Ja. Okay, ich bin mal raus jetzt. Ich muss morgen um, ich Wann, sag's gar um nicht 6? Erst. 6:15 Uhr. Genau, und ich habe heute 9 Stunden Karneval im Kindergarten hinter mir. Ach da, pass mal auf. Soll ich mal so reinlassen? Willst du mich reinlassen, John? Na klar. Uff da. Hört mir was willst du schicken? Was willst du, was sagst du? Was, Sebastian? Ich zeige euch jetzt mal, wie ich heute unterwegs war. Ja, und ich leite also dann wieder Karol an 100.000 Sätze. Ja. verschlüsselt weiterleiten. Ah, gestern Abend haben wir... Was ist denn das? Was ist das denn? Ey, ich hasse das. Als irgendwas musste ich ja gehen, Mann. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, was da gleich kommen wird. Es ist unwahrscheinlich toll, oder? Ja. Genau, ich bin mir auch nicht sicher, was es ist. Ob es jetzt. Also, das Thema war Superhelden und Fabelwesen. Was ist das jetzt? Ein Waldschrat. Ich hätte es einfach. Robin ich Hood, hätte getippt, das ist der Hackelsepp. Aber ich das der Hackelsepp. Aus dem bayerischen Wald. Robin Hood aus dem bayerischen Wald. Ist, Warte mal, das sind doch aber jetzt nicht deine echten Haare, Mann, oder? Ey. Ja. Weißt du? Doch, und so. Du brauchst dich nicht wundern, wenn die sagen, Frau Hackel. Mensch, scheiße. Das geil. Und das Lustigste war, so kurz vor Schluss bin ich dann, wurde ein Mädchen abgeholt von ihrer Mutter. Und das Mädchen wollte mir zum Abschied die Hand geben und ich habe das nicht gemerkt halt, ne, dass sie sich verabschieden wollte und hat dann, aufmerksam zu machen auf sich, hat sie in diese, kennt ihr diese Lederhosen, dass die vorne da so wie so eine Art Eingriff haben? Hab ich bis heute nicht verstanden, was das soll. Ja, jetzt weißt es. Und hat da so mit beiden Händen von rechts und links einmal ordentlich reingelangt und mir und mich zu sich gezogen und dann dachte ich, wow, was ist hier los? So, und dann, alles ja, klar. Okay, genau. Das war der Abschluss dieses Kindergartens. Hey, das wäre doch was für katholische Priester. Übrigens, ich habe als Kind Lederhosen gehasst wie die Pest. Ich hatte noch nie eine an, das war heute Debüt. Immer wenn Besucher aus dem Westen kamen zu uns in den Osten, haben meine Eltern mir so eine scheiß Lederhose angezogen. Also nicht immer, aber hin und wieder. Und das war mir sehr unangenehm, weil ich schon als Kind gemerkt habe, dass ich aussehe wie ein Vollidiot. Naja. Ich hatte so eine mal zu Kindergartenzeiten irgendwie. Gibt es ein Foto von mir in Lederhose. Ja, das müsstest du jetzt eigentlich auch mal rumschicken. Mit Latzhose, aber boah, das wüsste ich nicht, wo das ist. Für mich gibt es tatsächlich nur Bilder in Strumpfhose aus meiner Kinderzeit. Oh, also ja. Oder? Die also, waren auch so schön, ne? Ja. Ich hatte schon zu meiner Kindergartenzeit war klar, was aus mir werden wird. Ich hatte auch so ein Strumpfhosenbild und ich hatte so ein Telefon in der Hand mit Wählscheibe und habe gerade telefoniert. Wo wir wieder bei der Wählscheibe sind. Genau. Und? Genau, der Weg hat mich dahin geführt. Und dann gibt es noch ein Bild, ich meine, normalerweise, da sind wir dann wieder beim Thema hier Klischees und so. Ich hatte eine Puppe in der Hand. Es gibt kein Bild von mir mit einem Auto oder einem Bagger, sondern ich hatte immer Puppen in der Hand. Und ich hatte ein Barbie-Mobil. What? Ja, ich habe mir das richtig dolle gewünscht und meine Eltern haben mir das tatsächlich auch geschenkt. Ey, das ist aber ja. Echt liberal. Ja, tatsächlich hätte ich auch meinen Eltern so jetzt gar nicht zugemutet. Ja, ja. Wie sieht, ist es rosafarben und ja. Rund und Bonbons und okay. Es war halt, ich fand es halt übelst krass, weil man, da konnte man ganz viel aufklappen und das in 1000 Stücke so wie die irgendwie noch erweitern und so wie die Lederhose, weißt du? Ja. Ich versuche ja immer bei uns den ganzen Mitarbeitern irgendwie rosa Mauspads anzudrehen. Oh, oh, oh, da stößt du wahrscheinlich auf taube Ohren. Stoße ich oft auf Widerstand, ja. Ja, ja, ja. Ja, es ist halt auch penisfarben, ne? Darf man nicht vergessen. Könnte auch sexistisch sein. Hat man noch Mauspads? Stimmt. So. Ja, die mögen die irgendwie. Die haben so schöne Handauflagen. Ford arbeitet bei SAP. Nee, nicht ganz. Nee. So eine Maus in Vulva-Form mit Klitoris als Rad? Ist doch eigentlich auch nicht. Sag mal, das als Sendungstitel nehmen. Oh, okay. Ich glaube, ich muss mal irgendwie auf Eis gucken oder so, ob es die da gibt. Aber sowas gibt es bestimmt noch nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Ah, Elias hat schon gegoogelt. Elias, wir wach. Kannst du die mal verlinken? Ah, schön. Ah, naja, okay, ich muss jetzt gut, schnell ins Bett klar. Und zwar nicht, um zu masturbieren, sondern einfach um. Ja, mit dem Bett schließe ich mich an. Okay, ich danke euch vielmals, Jungs. Es war super, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Gerne wieder. Ebenso. Schlaft schön süß und beehrt uns bald. Ja, hast du gehört, gerne wieder, also, ne? Ja, klar. Ja. Ich diskutiere gern. Ja, okay, gebongt. Gebongt, jo. Festgemacht. In 2 Wochen. Also dann, ich leg auf, ja? Bis später. Macht's gut, ciao, gute Nacht. Ciao. Das Mitmach-Internet, wie wir es kennen, wird es leider bald nicht mehr geben. Denn die Politiker der EU sind gerade kurz davor, ein neues Gesetz zu beschließen, das die Verbreitung von illegalen Kopien im Internet bekämpfen soll. Aber um das zu erreichen, haben sie leider vor, eine ganz grundsätzliche Änderung zu beschließen, die uns alle betreffen wird. Es geht um die Frage, wer in Zukunft für hochgeladene Dateien haftbar gemacht werden kann. Jetzt gerade ist es bei illegalen Kopien noch so, dass sich vor allem der Uploader selbst strafbar macht. Die dabei benutzte Plattform ist erst dann haftbar, wenn sie von der illegalen Kopie weiß, dann aber trotzdem nichts dagegen unternimmt. Vergleichbar mit einem Telefonat, in dem kriminelle Machenschaften ausgeheckt werden, der Telefonanbieter aber deswegen noch lange nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Die derzeitige Regelung macht Sinn, denn in der heutigen Zeit, in der jeder von uns die Freiheit hat, mit der gesamten Welt kommunizieren zu dürfen, können große Plattformen die Milliarden Bilder, Videos, Audioaufnahmen und Texte logischerweise nicht mehr einzeln überprüfen. Doch genau das wollen die Politiker durch das geplante Gesetz ändern. Sobald ein Video, das gegen Gesetze verstößt, auf einer Plattform steht, soll diese genauso haftbar sein wie der Uploader selbst. Klingt erstmal gar nicht so problematisch. Aber wie würde das in der Umsetzung aussehen? Das würde bedeuten, dass es nur noch eine Möglichkeit gäbe, Plattformen legal zu betreiben, nämlich indem jede einzelne Datei von jedem User noch vor der Veröffentlichung mit urheberrechtlich geschützten Werken abgeglichen werden muss. Doch damit nicht genug. Das geplante Gesetz fordert nicht nur etwas technisch Unmögliches, sondern es wird darüber hinaus auch eines unserer Grundrechte angreifen, nämlich unser Recht auf Meinungsfreiheit ohne unberechtigte Zensur. Denn wer kann eindeutig und automatisiert Parodien, Berichte mit Zitaten oder Remixe rechtssicher in legal oder illegal unterteilen? Nicht mal Urheberrechtsexperten sind ohne Anwälte, Richter und ordentliche Gerichtsverfahren in der Lage, das eindeutig zu entscheiden, was zukünftig von einem Computerprogramm entschieden werden soll. Wegen der massenweise drohenden Strafen werden die Plattformen logischerweise extrem strikt filtern müssen und nur noch wirklich eindeutig legale Inhalte veröffentlichen. Aber leider sind technische Realisierbarkeit und Zensur nicht die einzigen Probleme. Denn obwohl dieses rückwärtsgerichtete Gesetz noch nicht mal beschlossen ist, hat die EU-Kommission bereits ein noch weitergehendes Gesetz vorgestellt. Bei diesem sollen die Upload-Filter auch noch für die Zensur von extremistischen Inhalten benutzt werden, indem jeder Upload mit den Strafverfolgungsbehörden abgeglichen werden muss. Das hieße, eine automatisierte, EU-weite Internet-Zensurmaschine, die alle Webseiten mit Upload-Funktion betrifft. Ja, was könnte da schon schiefgehen? Wenn wir jetzt nichts unternehmen, könnten wir also schon bald in einem Europa leben, in dem nahezu alles, was überraschend, verrückt, kurios, provokant und aufklärerisch ist, im Internet rausgefiltert wird. Die Gewinner wären milliardenschwere Unternehmen wie Google und Facebook, da sie mit ihren Budgets noch am ehesten in der Lage wären, die neuen Richtlinien zumindest ansatzweise umzusetzen. Alle kleineren Plattformen könnten sich ihre Dienste nur noch erlauben, wenn sie die Upload-Kontrollsysteme der Großen mitbenutzen und ihre Daten dort zum Abgleich abliefern würden, was die Großen noch größer machen würde. Die Verlierer dieser neuen Gesetzgebung wären wir alle, weil Strukturen, die das Internet heute noch so vielfältig machen, durch dieses Gesetz schon morgen sterben würden. Wenn du dieses ärmere und tristere Filternet verhindern willst, musst du aktiv werden. Am besten noch heute. Auf diesen Webseiten kannst du dich informieren wie. Rufe jetzt deine Abgeordneten an und sage ihnen, dass du sie in der Europawahl 2019 nur dann wählen wirst, wenn sie gegen Upload-Filter stimmen.